alles, was Sie hier schreiben, trifft bei mir zu. Und ich bin ja gerade in der Revisionsphase, Gerichtsprozess, wo auch so einiges schief läuft. Sie sind der absolut richtige Ansprechpartner in meinem Fall. Jetzt, wie kann man da vorgehen, dass man sich zusammensetzt oder wie läuft es? Welche Webseite haben Sie gefunden? Oh, ich bin jetzt überhaupt, ich habe jetzt einfach Udo Pohlmann eingegeben, war jetzt gerade auf Kriminalstaatsseite und habe Ihre E-Mail und Ihre Telefonnummer da rausgefunden und habe ein paar Sachen von Ihnen gelesen. Drum, ja. Was ist bei Ihnen passiert? Mir wurde Stalking vorgeworfen. Mich hat einer über den Tisch gezogen, mit dem ich ein Verhältnis hatte. Der hat seine Lebenspartnerin mit mir betrogen. Der hat mich hintenrum diffamiert und denunziert im Sport. Ich habe lange nichts gesagt, 1,5, 2 Jahre lang. Und dann habe ich seiner Lebenspartnerin eine SMS geschrieben, habe ihr die Augen geöffnet und dann ist er hergegangen. Seine erste Racheaktion gegen mich war, dass er mich bei einer Sportfirma, wo ich als Volontär tätig war, hat rausschmeißen lassen. 3 Sätze habe ich mit der Post zugeschickt bekommen, ohne Angabe der Gründe. Die haben dann eine Rundmail über mich verbreitet bei fast 200 Leuten, dass die mich zukünftig bei Sportveranstaltungen rausschmeißen sollen und nicht nehmen sollen. Dann wurden Flugblätter über mich verbreitet, selbst an den Kindergarten. Er hat jeden Monat eine neue Anschuldigung hervorgebracht. Es ist so weit gegangen, so kriminalisiert geworden, dass ich letzten Endes dann, er kam dann mit einer einstweiligen Verfügung, die hat er falsch abgegeben. Da gibt es einen falschen Eid, das wird hier gerade vertuscht. Mit dieser einstweiligen Verfügung vom Amtsgericht ist er zum Landgericht, dort hat er wieder gelogen. Dann ging es so weit, dass sein Anwalt mich als also krank eingestuft hat. Er hat dann einen Brief ans Landgericht geschrieben und hat einfach reingeschrieben, ich hätte Wahnvorstellungen, und aufgrund von dem ist das dann ausgeufert und ausgeartet. Die erste Staatsanwältin vom Amtsgericht wollte nichts mehr von mir wissen, mit der habe ich mich einmal unterhalten, und die zweite Staatsanwältin beim Landgericht hier in Berlin hat alle Sachen hintenrum in Erwägung gezogen, um einen Haftbefehl gegen mich zu erwirken, und keiner wusste warum. Also im März ging es dann so weit, dass ich dann meinem Psychiater, den ich von Anfang an hatte, einen Professor, der absolut an meiner Glaubwürdigkeit keinen Zweifel hat gelten lassen, ging es dann so weit, dass es zum Haftbefehl kam und ich erst unter Schock und Trauma in eine normale Psychiatrie kam, weil sonst wäre ich im Gefängnis gelandet. Da kam dann ein Arzt und hat zu mir gesagt, er müsste einen Kompromiss mit mir schließen. Ich sei keine Frau für eine Zelle. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, wieso, weshalb, warum. Mein Anwalt hat nicht die Strafanzeige geschrieben, die er mir immer versprochen hatte. Naja, ich landete letzten März in der Psychiatrie in Winnenden in Baden-Württemberg. Von dort bin ich rausgerissen worden mit neuen Anschuldigungen. Ich wusste nicht, was passiert. Ich kam mit dem Getränk aus der Stadt zurück in die Psychiatrie. Dann hieß es, 2 Zivilbeamten, einen kannte ich, sie müssen mich zum Richter fahren. Dort saß dann mein Bruder und mein Anwalt. Der las dann die Anklageschrift vor. Ich war wieder in einem Schockzustand angekommen, weil man mir Handschellen angelegt hat und einen Bauchgurt. Das wusste ich auch nicht, wieso, weshalb, warum. Und er ließ sie dann plötzlich vor, Geiselnahme, Morddrohung. Und also derart eine Fantasiegeschichte. Es war eine Katastrophe, dass ich wieder zusammengebrochen bin. Und von dort hat man mich dann 180 Kilometer in den Süden, in die Forensik nach Ravensburg, Weisenau gefahren. Dort angekommen, hat man mir sofort alles abgenommen und mich wie eine Kriminelle behandelt. Mich hat man zu viert auf eine Gummimatratze geschmissen, mir die Hose aufs Gesicht gedrückt. Ich bin also, das war ein Albtraum. Ich bin an dem Tag morgens in der normalen Psychiatrie ganz normal aufgestanden, bin in die Stadt. Nachmittags rausgerissen worden, abends in der Forensik in Süddeutschland gelandet, misshandelt worden. Was heißt misshandelt worden? Bitte? Was heißt misshandelt worden? Ja, ich bin angekommen, ich habe geweint, ich wusste ja gar nicht, was los ist. Mich hat man auf die Gummimatratze geschmissen, man hat mich gezwungen, ich soll meine Kleider ausziehen. Ich habe wohl gar nicht gewusst, warum. Ich habe gesagt, sie soll mich bitte in Ruhe lassen, ich kann gerade nicht reden. Da es aber 8 Uhr abends war, haben die wahrscheinlich keine Zeit und keine Lust mehr gehabt oder Schichtwechsel gehabt, hat man mich sofort geschnappt und auf die Gummimatratze in so eine Isolierzelle geschmissen. Das habe ich 6 Wochen in der Psychiatrie nicht erlebt, sowas an mir. Hat man mich da reingeschmissen, weil ich geheult habe. Weil ich dann, und als sie mich dann gepackt haben, habe ich zu denen gesagt, ob sie wissen, was sie tun, dass ich sie anzeigen werde. Dann hat man mich auf den Boden geschmissen, dann hat mir der Pfleger die blaue Hose, die man mir, wo man gesagt hat, dass ich die anziehen muss, hat man mir aufs Gesicht gedrückt, hat mich ausgezogen, rumgezerrt, hat mir am Intimbereich angefasst, hat mir mich 2 Tage eingesperrt, ich habe mein Blutdruckmittel nicht bekommen, nur unter Aufforderungen, unter Androhung von Strafanzeige. Mein Blutdruck ist auf über 180 hoch, dann ist man mit Notfallmittel gekommen und all der Scheiß. Auf die Toilette, ich war 2 Tage eingesperrt. Ich durfte nicht auf die normale Station. Ich bin dann auf die Toilette gegangen, ich konnte nicht richtig Stuhlgang haben. Da hat man mir dann auch wieder gedroht, sie holen einen, wenn ich mich jetzt nicht beeilen würde. Es war grausam, ich kann Ihnen das jetzt nicht alles so ausführlich hier am Telefon sagen. Ich fange jetzt gerade schon wieder an zu zittern. Auf jeden Fall war ich dann dort in Weißenau von 10. Mai bis 22. Juni. Und von Juni bis, also am 22. Juni bin ich dann in Weißenau von Süddeutschland aus rausgerissen worden. Also hat man mich nach Berlin verlegt, weil hier mein Wohnsitz ist, hat mich nach Berlin gebracht. Und dann bin ich dort in die Forensik gekommen, nach Wittenau angekommen. Da hat man mir meinen Vanilleshake aus der Hand gerissen und sagt, das darf jemand hier nicht haben. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Ich habe nur hohe Mauern und Stacheldraht gesehen. Die Zustände sind immer schlimmer geworden. Und das Erste, was mir der Herr damals noch Unbekannte zu mir sagte, ist, oder war, sagte, er würde mir jetzt mein Zimmer zeigen. Und ich dachte, ich kriege ein normales Zimmer und kann an dem Tag Fußball gucken, weil Fußballweltmeisterschaft war oder Europameisterschaft. Ja, dann ging die Tür auf. Man zeigte mir eine Schrake, ein Bett mit 6 oder 8 Fixierbänder dran. Zwei Spiegel an der Wand, also Isolierzimmer bei der Ankunft. Ich habe ihn angeschaut, ich sagte, warum ich da rein soll, was gibt es einen Grund dafür und wer hier der Arzt sei. Ja, keine Diskussion, ich muss hier rein. Da sage ich, ja, Moment mal, wieso und weshalb, warum wissen Sie eigentlich, für was das gedacht ist? Dann habe ich gesagt, ich wünsche mal bitte den Arzt zu sprechen. Dann kam der an, ich habe ihm dann die Hand gegeben, er hat mir die Hand nur zögerlich gegeben, grinste mich an und sagte, ich muss da rein, keine Diskussion und ich muss mich ausziehen. Dann sage ich, was? Ja. Dann ist mir gedroht worden mit Medikamenten, sofort abgebrochen. Ich musste mich ausziehen. Es war so eine schwere Nötigung, das können Sie sich nicht vorstellen, was passiert ist. Und was ich auch bei anderen erlebt habe. Und ich habe gesagt, wenn ich da wieder draußen bin, dann lasse ich die Wände wackeln. So geht es nicht. Da werden Leute unter Medikamente gesetzt. Einer wurde ans Bett festgebunden, ohne dass er was gemacht hat. Der wollte die Botschaft sprechen, hat man nicht gelassen. Der hat den Teller auf den Boden gestellt, der Pfleger kann nicht damit umgehen, ruft man das Team, zack, hat man ihn ans Bett gebunden, Spritze gegeben. Ich habe das alles live miterlebt bei anderen. Es gibt andere, es gibt einen, der sitzt wegen 15 Euro Supermarktdiebstahl, der hat Käse gestohlen, weil er kein Geld hatte. Für 15 Euro im Supermarkt sitzt der schon seit über einem Jahr da drin mit dem Paragraph 63, nur weil die Gutachterin, was weiß ich, was die über ihn geschrieben hat, aber ihm will man jetzt eine Psychose oder einen sonstigen Scheiß andrehen. Der hat überhaupt nichts. Der hat für 15 Euro Käse das erste Mal im Supermarkt was gestohlen, weil er kein Geld im Sack hatte. Und da hat man ihn eingesperrt und hat ihm 63 aufgedrückt. Und das liegt daran, weil er nämlich, ich nenne es, das ist mal homophobe Einstellung, weil der in einer Frauenrolle lebt, weil es ein Transvestit ist. Ganz einfach. Hat man ihn eingesperrt. Also ist in Sache Vorfälle von Misshandlung, die Leute, die laufen in der eigenen verschissenen Hose rum. Die Pflege gibt es nicht. Es ist ein Psychoterror, was die dort mit einem betreiben. Ich habe die unter den Tisch geredet. Mit mir sind sie nicht mehr klargekommen. Den ersten Gutachter habe ich abgelehnt. Da habe ich gewusst, wenn ich den kriege, dann werde ich eingebunkert. Da haben mich alle 30 gewarnt. Haben alle zu mir gesagt, guck, dass du den losbekommst. Dann habe ich eine Gutachterin bekommen und es ist die gleiche Gutachterin, die den mit 15 Euro eingesperrt hat. Aber bei mir hat sie sich nichts mehr getraut. Das ging zwar ganz gut. Ich habe die auch in den ersten 15 Minuten schon am Finger gehabt. Ich bin auch rausgekommen, aber was passiert ist, ich bin unberechtigt eingesperrt worden. Es gab überhaupt keinen Grund, mich einzusperren. Was die Staatsanwältin veranlasst hat, hintenrum, trotz dass sie 3, 4 Anrufe getätigt hat und jeder ihr gesagt hat, gegen mich gibt's nichts, hat sie weitergemacht und hat einen Haftbefehl gegen mich erwirkt. Die hat einen Terror betrieben. Ich habe die Akten, ich habe auch das, was intern zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei abgelaufen ist, habe ich vorliegen, bloß das wissen die nicht. Und meine Anwältin, meine Pflichtverteidigerin, die hat hin und her geschwankt. Erst hat sie vom Freispruch gesprochen. Dann habe ich gemerkt in der Verhandlung, dass die sich, ja, wie soll ich sagen, ich muss mich auch aufpassen, wie ich mich da ausdrücke, also so ein bisschen auf deren Seite gestellt hat, beziehungsweise schwankte da hin und her. Dann ist mir gesagt worden, ich soll auf Zeugen verzichten vor der Gerichtstür, sagte sie zu mir, ich soll auf Zeugen verzichten, aus Kostengründen, das würde zu teuer werden. Da sage ich, wie bitte? Ich soll auf Zeugen verzichten, Sie wissen doch genau, dass das der wichtigste Zeuge ist. Meine Zeugen wurden von Anfang an überhaupt nicht geladen. Dann habe ich gesagt, wieso denn das? Und dann hat sie gesagt, aus Kostengründen. Da sage ich, was denn, wie aus Kostengründen meine Zeugen nicht laden? Wo sind wir denn hier? Die wohnen doch hier in Berlin. Ja, dann hat man mich da unter Druck gesetzt. Also es ist eine Manipulation gewesen, ein Psychoterror und ein Ding, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt reicht's. Ich habe jetzt neulich meine Pflichtverteidigerin mit einer E-Mail kritisiert. Dann hat sie dann eine Entpflichtung beantragt und da bin ich aber dann nicht darauf eingegangen. Ich wusste nicht, dass es auch so eine Art Prozess da ist, dass es da zu einem Beschluss kommt, was weiß ich. Sie wollte die Entpflichtung, weil ich sie kritisiert habe. Sie konnte meine Kritik wohl nicht ertragen. Und da bin ich nicht drauf eingegangen und jetzt ist sie nicht entpflichtet worden. Jetzt schreibt sie momentan gerade meine Revision, aber der erste Teil der Revision ist schon wieder so, dass der falsche Eid schon wieder verdeckt wird. Also das Ganze basiert, mein Fall basiert auf falscher eidesstattlicher Versicherung, falscher Anschuldigungen, Verleumdungen, Unterstellungen, Fantasiegewalt von der Staatsanwältin, da haut ihnen alles aus der Hand. Ich bin denunziert worden, diffamiert worden, es ist Propaganda gegen mich betrieben worden. Der Typ, der das macht, ist ein Arzt, der ist selber krank und das Psychiaterin war im Gerichtssaal. Und der Witz ist an der Geschichte, das Protokoll, was geführt wurde, das habe ich jetzt hier auch. Aber dann heißt es dann plötzlich, was inhaltlich im Gerichtssaal gesprochen wurde, das sei nirgendwo aufgezeichnet. Aber im Urteil bezieht sich die Richterin teilweise wieder auf irgendwelche Aussagen, was gar nicht gestimmt hat, was sie aufgeschrieben hat. Ich habe Zeugen im Gerichtssaal gehabt, die von der ersten bis zur letzten Verhandlung dabei waren. Es kam auch noch ein Zeuge aus Kiel. Was hier passiert ist, dass man alles unter den Tisch kehren will, weil von Anfang an, als ich noch den ersten Anwalt in Baden-Württemberg gehabt habe und er mir immer versprochen hat, er schreibt jetzt die Strafanzeige und er hat es nicht gemacht, das hat mich in Anführungsstrichen krank gemacht, im Sinne von, dass ich immer mehr geheult habe, zusammengebrochen bin und fertig war und ich eine Angst habe, also das war eine psychologische, eine Unterdrückung, wie ich es nur aus der Stasi-Zeit kenne. Was die gemacht haben, alles das, was ich hier, was bei mir passiert ist, was dieser Typ gemacht hat und was die Staatsanwältin fabriziert hat und was jetzt noch fabriziert wird, halt, ist nichts anderes als was bei der Stasi hier genannt wird. Wie haben sie es genannt? Wo habe ich denn aufgeschrieben? Ich habe das nachrecherchiert. Das ist der Hammer. Ich kenne das. Ich habe das so weit jetzt analysiert und recherchiert. Das ist mir besonders aufgefallen, weil ich nicht aus dem Osten von Deutschland komme. Und da habe ich schon manche in der Psychiatrie sowas von getroffen, als ich die auf bestimmte Sachen angesprochen habe oder denen die Leviten gelesen habe, dass die den Mund gehalten haben und verschwunden sind hinter ihren Türen. Wie nennt man das jetzt? Naja, das kann man nachlesen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe es aber alles notiert. Und ich habe von Anfang an einen Psychiater gehabt, einen Professor, der hat überhaupt nicht an meiner Glaubwürdigkeit gezweifelt. Was vorgefallen ist letztes Jahr im März war, dass ich denn meinem Professor in der Wut, ich habe Rotz und Wasser geheult, ich lag auf dem Boden und habe gekotzt und geheult, ich war fertig. Also dann plötzlich kam ich, hätte Wahnvorstellungen, weil ich genau wusste, das ist die einzige Masse, um mich aus dem Weg zu räumen. Habe ich meinem Professor letztes Jahr am 6. März SMS geschrieben und habe geschrieben, wenn da jetzt nichts passiert, dann muss man dem eine Knarre an den Kopf halten oder sonst was oder ihn anders befragen bei der Polizei, die zu dumm sind, weil der alle anlügt. Das war von jedem, war das klar, der meine Papiere gelesen hat, dass das verlogen ist. Aber es ist nichts passiert, es ist nur einseitig polarisiert gegen mich vorgegangen worden, man hat nichts gegen ihn übernommen, man hat seinen falschen Eid etc. unter den Tisch gekehrt und das liegt daran, weil der hier ein bisschen was zu sagen hat beim Sport, weil man ihn halten will. Und weil die wissen, dass die Staatsanwältin, dass es schon beim Amtsgericht ein Fehler war, die einstweilige Verfügung zu unterschreiben mit falschem Eid, dass er damit beim Landgericht nochmal Erfolg hatte, weil das Landgericht nicht geprüft hat, erst was beim Amtsgericht schon falsch lief. Und es war eine Kettenreaktion und das hat er wunderbar gemacht. Dann hat er Flugblätter über mich verteilt und ganzen Scheiß. Es ist jetzt konfus, ich kann Ihnen das jetzt nicht so im Detail sagen. Ich wollte jetzt nur nachfragen, wie kann ich vorgehen, was kann man da machen? Weil es ist so, ich bin jetzt hier nicht nur, ich weiß ja nicht, wie man das nennt hier, aber das ist, ich fühle mich hier massiv als Justizopfer und ich fühle mich nicht nur nach Justizopfer, sondern jeder, der das liest, sagt, das kann es nicht sein, was hier passiert. Und nochmal wegen der Strafanzeige. Ich habe gesagt, wenn jetzt Strafanzeige erstattet gegen ihn, muss ich schon wieder aufpassen, weil jetzt haben sie mich rausgelassen. Ich habe so viel Druck gemacht und Terror gemacht. Haben sie mir trotzdem noch 7 Monate aufgehängt. Und das haben sie gemacht, weil in der vorletzten Verhandlung, Verurteilsverkündung, erst hieß es Freispruch. Und dann plötzlich haben sie mir einen Paparazzi in den Gerichtssaal reingesteckt, der mir die Kamera auf dem Gesicht gehalten hat. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt reicht's mir. Es ist schon mal was Falsches über mich veröffentlicht worden. Jetzt werde ich die Strafanzeige erstatten. Und plötzlich ging die Diskussion im Gerichtssaal los. Und zack, hat man mir 7 Monate gegeben, um mich hier wieder zu unterdrücken auf Bewährung, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Die Anschuldigungen, da liegen keine Beweise und gar nichts vor, sondern das ist eine Fantasiegeschichte gewesen von der Staatsanwaltin. Wie gesagt, das müssen Sie lesen, das muss man sehen, dass man das begreift. Aber es war eine Frechheit, was mir angekreidet worden ist. Und der Typ, der mir das angetan hat, der läuft noch frei rum. Die Sportfirma, die eine Rundmail über mich verbreitet hat, da habe ich bei der Polizistin nur angerufen und habe sie gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie denn ermittelt? Dann sagt sie, das dürft sie mir nicht sagen. Dann sage ich, ja, wieso? Ich habe doch Anzeige erstattet, das können wir doch sagen, was Sie da ermittelt haben. Nee, das darf sie nicht. Und genau die Polizistin, die war in meiner Wohnung am 6. März, genau die Polizistin saß schlucks im Gerichtssaal und behauptete, ich sei im Telefon aggressiv gewesen. Da habe ich gesagt, da muss sie aufpassen, was sie sagt. Und habe sie unter den Tisch geredet. Auch die wollte man nicht mehr als Zeugin. Die haben nie ermittelt, beziehungsweise kehren ganz viel unter den Tisch, weil ich damals gesagt habe, für das, was passiert ist, will ich Schadensersatz pro Kopf 1000 Euro, wo mein Namen meine Daten bekommen haben von der Sportfirma, was er getan hat. Der ist mit seinem privaten Problem an der Sportfirma herangetreten. Die haben sich eingemischt, zwei Freunde, weil sie gemeint haben, sie tun ihnen Gefallen. Rundmail gegen mich verbreitet und ich war mein Leben lang im Sport aktiv, nur um mich loszukriegen. Und das ging so weit mit den Anschuldigungen, dass es bis zum Haftbefehl geschafft hat, alles, um mich aus dem Weg zu räumen. Was macht er denn beruflich, der Mann? Das ist ein Arzt. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Ich sage Ihnen mal was. Wissen Sie, was der gemacht hat? Das ist ein Arzt, der neben hier moderiert in Berlin, den Berlin-Marathon moderiert. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat mich, und das Dreckigste, und damit hat er seine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht durchbekommen. Und das kam jetzt im Gerichtssaal raus. Und da hat er selber gesagt, wortwörtlich vor Zeugen, ich habe ihm die Schlinge um den Hals gelegt und zugezogen. Hat er wörtlich gesagt, er war sowas von unsicher in der ersten Sitzung. Und in der zweiten Sitzung war er schon wieder sicherer. Wissen Sie, was er gemacht hat? Ein Drecksack. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Und kein Mensch redet über sowas gerne öffentlich oder geht zu der Polizei oder sonst wohin. Der hat damals noch angegeben, ich hätte ihm Fotos geschickt, auch aus dem Intimbereich. Ganz dreckige, hinterfotzige Masche. Wie das dazu kam, das zeige ich Ihnen oder sage ich Ihnen. Aber was er damit gemacht hat, war ganz linke Masche. Wir haben SMS-Kontakt gehabt. Der ist immer davon ausgegangen, ich habe keine SMS mehr von ihm. Und er wollte Fotos von mir, um eine Diagnose erstellen zu können als Arzt. Ich habe ihm gesagt, mir tut mal Y-Fuge weh. Das ist ein Spalt in der Hüfte. Jeder, wenn er das sagt als Spaß, mir tut Y-Fuge weh, denkt gleich einen Stock tiefer. Und da hat er sowas draus gedrängt, Fotos von mir zu bekommen. Wir hatten ganz normal SMS-Kontakt, wir haben ganz normale Fotos verschickt. Und was macht er? 2-3 Jahre später gibt er an bei der Behörde, ich hätte ihm Fotos, Zitat, gegen seinen Willen geschickt, auch aus dem Intimbereich, um mich zu beschmutzen und weiter zu diffamieren. Und das hat er auch bei der Sportfirma etc. verbreitet. Und er gibt sogar noch an, er hätte die Bilder noch, aber das eine hätte er dann gelöscht. Ja. Und im Gerichtssaal, wo er befragt worden ist, ja, von wem sind denn die SMS, von wem ist denn das Handy, sind Sie der alleinige Nutzer vom Handy, hat er natürlich alles abgeschrieben, also nicht mal der Wortlaut würde seinem entsprechen und das Wort Arztprolet würde er nicht kennen und all den Scheiß hat er rumgelogen, ist polizeilich ausgewertet worden, ja, damit hat er nicht gerechnet, dass ich noch alte SMS von ihm habe. Auf jeden Fall hat er mich damit 2,5 Jahre lang fertig gemacht, hinterrum und erpresst, beziehungsweise, er hat ein Problem entwickelt, ganz einfach, ich habe mein Leben lang Sport gemacht, ich komme aus der Laufsportszene, ich komme aus dem Handball, ich war deutscher Vizemeister. Ich habe kein Problem gehabt, ihn zu sehen, nachdem wir was hatten, ich hätte nie was seiner Lebenspartnerin gesagt. Aber aufgrund von seinem Verhalten, dass er mich hinterherum fertig gemacht hat bei fremden Leuten und ich immer wusste, er hat die Fotos in seiner Tasche, war ich am Arsch. Also ich als Frau gehe natürlich nicht zur Polizei und sage, hallo, hier bin ich, ich habe ihm das und das geschickt und ich habe da gerade ein Problem, weil dann hätten die als erstes wahrscheinlich gleich gesagt, gehen Sie mal wieder, Ihr Problem, sind Sie selber schuld. Sondern was der strategisch gemacht hat war, und das war schon 1,5 Jahr vorher bekannt und das versucht man auch unter den Tisch zu kehren, war, dass der, wo ich war beim Sport, behauptet hat, ich gehe zum Sport wegen ihm, obwohl ich aus der Laufszene war und auch über mich schon Positives veröffentlicht war. Ich war hier im Leichtathletikverein, jetzt was hat er gemacht, hat einen Scheiß über mich hinterherum verbreitet. Ich bin von fremden Leuten angesprochen worden, die ich in meinem Leben noch nicht getroffen habe und habe immer schweigen müssen. Weil ich wusste, wenn ich was sage, fliege ich dort raus als Volontär, beziehungsweise blamiere ich mich ja selber, weil, ja, was soll ich denn sagen, was er gemacht hat. Gegen ihn habe ich aber nichts unternommen, ich habe gedacht, das bleibt eine gute Freundschaft, beziehungsweise wenn man sich sieht, gut, dann sieht man sich und wenn nicht, dann nicht beim Sport, mehr auch nicht, hat mich nicht gejuckt. Ja, und was er dann gemacht hat, wieder, als ich wieder beim Sport war, an der Ostsee oben, hat er auch wieder behauptet, ich sei dorthin wegen ihm. Da wusste er gar nicht, dass ich dort Kontakte pflege. Jeder sagt, der hat durch sein schlechtes Gewissen, der hat ein Problem entwickelt, mich zu sehen, wenn er mich gesehen hat beim Sport und ist immer davon ausgegangen, ich gehe zum Sport wegen ihm, obwohl er wusste, dass ich Leichtathletin bin und Sportlerin bin und das schon mein Leben lang, hat es aber gegen mich ausgenutzt und hat hintenrum einen Scheißdreck über mich verbreitet. Und wie gesagt, als ich dann seiner Lebenspartnerin letztes Jahr die Augen geöffnet habe, beziehungsweise Ende August 2011 war das, da ging ja das Theater los, das Erste, was er gemacht hat, er ist zu der Sportfirma, die schon hintenrum eineinhalb Jahr davor schon gegen mich gemobbt haben, ist dahin und hat mich rausschmeißen lassen und ich kriege plötzlich einen Brief mit drei Sätzen, dass sie mich rausgeschmissen haben, meine Daten wurden verbreitet und gelöscht und all den Scheißdreck mit drei Sätzen ohne Angabe der Gründe, obwohl ich mich bestens mit den Leuten dort verstanden habe. Meine Antwortschreiben wurden von der Post erstmal verweigert, kam nichts zurück. Das ist so abartig, das ist so abartig, das können Sie sich nicht vorstellen. Das kann kein normal denkender Mensch nachvollziehen. Und jeder, der meinen Fall kennt, hat gesagt, Jeanette, mach es jetzt endlich öffentlich, weil es geht um deinen Arsch. Da sage ich ja, um meinen Arsch ging es schon lange. Ich saß sogar, da geht dem 7 Monate, vom 30. März 2012 bis zum 2. November war ich eingesperrt wegen dem. So psychisch hat er mich fertig gemacht, beziehungsweise kaputt gemacht, insgesamt kaputt gemacht, mein Leben ruiniert. Das können Sie sich nicht vorstellen. Und er läuft hier noch frei rum. Was macht er denn beruflich? Bitte? Ich habe Sie nicht gehört. Ja, was macht er beruflich? Arzt ist er. Und er moderiert nebenher den Berlin-Marathon. Und da hat er einen gewissen Standpunkt. Ist er schon länger bekannter und deswegen versucht man ihn zu decken, wenn man ihn halten will. Aber jeder weiß, wenn ich ihn anzeige und wenn ich das vorbringe, dann ist er weg, dann kann er einpacken als Arzt und überall. Und deswegen drückt man mich. Wie sind Sie telefonisch erreichbar? Entschuldigung, mein Anwalt hat mir damals gesagt, wenn er ihn anzeigt, dann ist er fertig. Und er macht es nicht, weil sich eventuell seine Lebenspartnerin von ihm trennen würde. Wissen Sie was? Seine Lebenspartnerin, das Allerbeste, wie der eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt hat, das müssen Sie sich gönnen, das ist Gold. Erstens hat er falsche Angaben gemacht und einen falschen Eid abgelegt. Dann hat er, ja, seine Lebenspartnerin wusste irgendwie schon immer Bescheid von mir, hatte aber offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich ihr die SMS geschrieben habe, nie ein Problem. Ha! Er schickt seine Lebenspartnerin zu einem Psychiater. Zu einem Diplompädagogen, angeblich Psychiater. Der wurde bei der Gerichtsverhandlung vorzeitig rausgeschmissen, weil das war eine Katastrophe, der war sowas von inkompetent. Aber dieser Arzt hat seiner Lebenspartnerin ein Gutachten geschrieben, hat mich, obwohl er mich nicht kennt, darin auch schon beschmutzt und hat seine Lebenspartnerin als schwer krank und was weiß ich, was er ja alles für Diagnosen aufgeschrieben hat, also ich hab das Ding da. Hat er alles aufgeschrieben, damit er mit diesem Gutachten wieder zum Gericht rennen kann und sagen kann, gucken Sie mal, die hat mich so schwer geschädigt oder die hat sogar meine Lebenspartnerin geschädigt, damit er wieder ein Kriterium, ein Stalking-Kriterium erfüllen kann. Das müssen Sie sehen, das müssen Sie sehen und lesen, da zieht es Ihnen Schuhe aus. Fakt war, seine Lebenspartnerin verdrängt es natürlich, Verdrängungsmechanismus, was da war, das sagt auch mein Professor, beziehungsweise war das auch im Gerichtssaal 150% klar. Lügt aber inzwischen für ihn mit und unterstützt ihn, weil sie nämlich abhängig von ihm ist, beziehungsweise, ja, weil sie mit der Situation nicht fertig wird. Auf jeden Fall hat er seine Lebenspartnerin zum Psychiater geschickt. Die lässt sich was ausstellen. Im Jahr später lässt er sich wieder was ausstellen, weil sie wissen, ich war am Rauskommen, um gegen mich weiterhin zu stechen. Ja, weil er fertig ist. Der Typ ist fertig. Im Gerichtssaal, jeder hat gesagt, eigentlich, der muss Paragraph 63 kriegen und 66 noch oben drauf für das, was er gemacht hat. Und die Leute vom Sport, die eine Rundmail gegen mich verbreitet haben, etc. Da ist die Staatsanwältin hergegangen und hat einen Scheiß gebaut. Ein Scheiß nach dem anderen. Ja, Sie müssen die Akte sehen, da haut sie es um. Wie ist Hat Ihre mich eigentlich. Telefonnummer, habe ich schon gefragt. Bitte? Ich frage jetzt zum dritten Mal. Wie ist Ihre Telefonnummer? Ach, das habe ich nicht gehört, Akku. Ich höre ein bisschen schlecht und die Leitung ist sehr leise. Ich weiß nicht, stehen da nur 030? Haben Sie was zum Schreiben? Hallo? Sagen Sie einfach die Nummer. Okay, 030 für Berlin und dann 983 29 705. Gibt es zurzeit bevorstehende Verfahren? Heißt es so, bis Ende Februar muss die Revision eingelegt sein. Und ich bin mit meiner Anwältin. denen unzufrieden, weil die Kommunikation stimmt nicht mehr. Und sie hat jetzt was geschrieben, aber das ist so blümchenhaft geschrieben. Das ist das eine. Ich habe jetzt deutlich meine Antwort geschrieben, beziehungsweise, dass ich das noch mehr ausführen werde, was ich von ihr wünsche, was sie als Revisionsgründe angibt. Und ich vermute mal, weil es ja die, wissen Sie, eine Anwältin, die im Plädoyer versagt und nicht klar für Freispruch plädiert oder zwischendrin hin und her schwankt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Revision so hinkriegt, damit die Revision auch durchgeht. Weil sie hat ja auch vor 2 Wochen ihre Entpflichtung beantragt, weil ich sie kritisiert habe. Und es ist aber nicht durchgegangen. Verstehen Sie? Und deswegen denke ich, dass die, ja, wie soll ich sagen, die hat sich in manche Sache aufs Gericht gestellt. Die pfeift nach der Nase der Richterin. Das ist so mein Eindruck. Haben Sie denn Geld für eine Revision? Wie bitte? Ob Sie es bezahlen können? Ha, ich habe eine Pflichtverteidigerin vom Gericht gestellt bekommen. Mit der habe ich jetzt die Revision einleiten müssen. Ich wollte jetzt zu einem Anwalt, ich habe auch noch einen anderen Anwalt. Ich habe jetzt auch schon an Posch RTL geschrieben, da muss ich warten, was zurückkommt. Ich habe das bei Akte, der Sendung Akte geschildert hier. Ja, habe denen aber nur ein paar Sachen in die Hand gedrückt. Die haben dann gesagt, das können sie nicht machen, das ist zu komplex, beziehungsweise die Geschichte ist sowas von irre, das glaubt keine Sau. Und denen habe ich aber nicht alles gezeigt, sondern nur mein Haftbefehl und so weiter hingelegt und habe dann eigentlich gedacht, dass es zum ausführlichen Gespräch kommt. Und ja, 1000 andere Fälle, wie es halt immer so ist. Und jetzt, wie gesagt, habe ich halt ihren Namen und ihre Adresse bekommen von einem Bekannten von mir, der gesagt hat, ruf da an. Der soll sich das angucken, es ist nicht normal. Nein, die Revision muss bis nächste Woche, bis 29. Februar, 1. März, muss die beim Gericht eingegangen sein. Und meine Anwältin ist eben so gepolt, das sagt sie auch selber, sie ist so Eigenregie. Kommunikation stimmt nicht. Ich habe gesagt mehrfach, ich möchte Akteneinsicht. Da hat sie mir 2 CDs zugeschickt, mehr möchte sie da nicht machen. Sie schreibt mir jetzt auch in ihrer E-Mail, dass wenn ich meine Revisionswünsche ihr da mitteile oder meine Ideen und Vorschläge anbringe, dass es aber nicht dazu führen soll, dass ich ihre Revision zensieren würde, an all den Scheißdreck. Also ich habe sie seit der Urteilsverkündung habe ich sie nicht mehr persönlich gesehen, geschweige denn persönlich gesprochen. Und also das Urteil von der Richterin ist ein Witz. Da hat sie inhaltlich schon Sachen verdreht. Das Protokoll ist auch nicht 150% richtig. Und die Revisionsgründe, die meine Rechtsanwältin momentan schreibt, die sind einfach nicht ausreichend. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich ihr das diplomatisch sagen soll, weil das ist so ein Liebesbrief an das Gericht, würde ich mal sagen. Und den Paragraph 359 hat sie völlig ausgelassen. Da geht es um falschen Eid und so weiter. Und genau um das geht's. Also das geht hier um Strafvereidigung, das ist wunderbar. Ich bin die Gelackte und der Arsch und das habe ich denen jetzt klipp und klar mal deutlich geschrieben, dass ich mich nicht mehr verarschen lasse. Und jetzt ist es vorbei, jetzt reicht's. Nur die Revision muss durch. Und wie heißt die Anwältin? Krause Domnich. Aber die hat schon damals gesagt, ich rede mit niemand in der Presse und ich würde so viele Nebenkriegsschauplätze eröffnen. Da sage ich, wieso? Von Anfang an war klar, das, was die Sportfirma gemacht hat, sich einzumischen in ein privates Problem, war schon mal falsch, plus eine Rundmail gegen mich verbreiten, die man mir nicht rausrücken will, Verstoß gegen Datenschutzgesetz etc., Mobbing, ja, Denunzierung, Diffamierung, die Liste hört ja gar nicht mehr auf. Was er gemacht hat, er hat in seiner Arztpraxis, ja, hat er, das müssen Sie sich mal vorstellen, das wusste ich monatelang, er hat mich bespitzeln lassen. Da hat man am Anfang mir das nicht geglaubt, jetzt habe ich es live in den Akten gelesen, das hat er auch bestätigt im Gerichtssaal. Er hat mich bespitzeln lassen von seinem Onkel, der ehemals ein angeblich Kriminalbeamter gewesen sei. Hat mich bespitzeln lassen, er hat mich denunziert, diffamiert beim Sport, er hat mich rausschmeißen lassen. Er hat in seiner Arztpraxis, das müssen Sie sich mal geben. Das wusste ich monatelang, aber keine Sau hat es gekümmert. Monatelang hat er Flugblätter, Fotos in seiner ganzen Arztpraxis über mich ausgehängt. Da müssen Sie sich mal vorstellen, Laufpublikum geht rein und raus. Blätter, Fotos über mich ausgehängt im Namen von sich und seiner Lebenspartnerin. Da ist dann im März die Polizei rein und hat ihn gefragt, was er denn damit macht. Das hätte er nur seinen Angestellten gegeben. Aber der andere Polizist hat in der Gerichtsverhandlung ausgesagt, dass überall in seiner ganzen Praxis Fotos von mir ausgehängt sind und waren. Dann hat seine Lebenspartnerin im Kindergarten, müsste sie sich mal geben, Fotos von mir aufgehängt in einem Kindergarten. Da gehört die Kindergartentante, die Leiterin des Kindergartens, gehört auch gleich an den Tisch hergebeten. Und aufgrund von diesen Aktionen, was der gegen mich gestartet hat, und dann, was dann im März war, als man mich da zu diesem Richter gefahren hat und plötzlich ich das Wort Geiselnahme Tochter hörte, aufgrund von dem, die Vorlage hat er mir ja gegeben und die Staatsanwältin mir gegeben, aufgrund von dem habe ich mir dann erlaubt, das Jugendamt einzuschalten und habe einen Brief ans Jugendamt geschrieben, aus der Forensik von Süddeutschland. Das kam dann auch an, da haben sie sich gewundert, wie ich das geschafft habe, dass die Post da rausging. Ich bin ja auch nicht blöd, ne? Habe das Jugendamt eingeschaltet, weil ich das Kind schützen wollte, weil ich es als Pflicht angesehen habe, hier ein unschuldiges kleines Mädchen zu schützen. Da gibt er im Gerichtssaal an, beziehungsweise bei der einstweiligen Verfügung hat er damals angegeben, seine Tochter, damit er eine einstweilige Verfügung durchkriegen kann, die nächste, hat er angegeben, seine Tochter würde schon nach böse Menschen fragen. Wirklich, Zitat. Wissen Sie, was er gesagt hat im Gerichtssaal? Er sagte vor der Richter, wir haben uns alle gewundert und die Augen verdreht, dass das so dumm ist. Hat er gesagt im Gerichtssaal, er hätte seiner kleinen Tochter ein Foto von mir gezeigt und hat ihr gesagt, ich sei eine böse Frau. Das müssen Sie sich mal geben. Das kann man nicht mehr, das ist ja Kindermisshandlung und alles, was da psychologisch vorgeht in einem Mädchen. Aber im Brief ans Gericht hat er es anders formuliert, damit er wieder was erreichen kann. Auf jeden Fall Flugblätter, Fotos, Kindergarten mit ihn reingezogen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt schreibe ich ins Jugendamt. Weil was der macht ist, er hat seine Lebenspartnerin manipuliert, missbraucht die spielt jetzt inzwischen mit. Jetzt zieht er sogar noch sein kleines Kind mit ins Spiel. Da habe ich gesagt, und jetzt reicht es. Jetzt kann man mit mir keine Kirschen mehr essen. Jetzt gibt es auch keine Mediation oder sonstigen Scheiß mehr. Jetzt kriegt er auf den Sack. Und dann habe ich das Jugendamt eingeschaltet, habe denen einen saftigen Brief geschrieben, aber ganz klar. Dann hat man mir jetzt das sogar noch als falsche Verdächtigung angehängt, weil ich mir erlaubt habe, das Jugendamt einzuschalten. Ja, jeder andere hat zu mir gesagt, hätte das auch gemacht, hat seine Tochter mit dem Spiel noch, hat seine Tochter benutzt als Mittel zum Zweck, um da noch ein bisschen mehr Druck zu machen gegen mich. Ist abartig, das ist einfach, das, wenn Sie das sehen und wenn Sie die Akten sehen und wenn Sie Schritt für Schritt, ich kann Ihnen das auch gerne mal aufschreiben per Mail, wenn Sie das sehen, was der gemacht hat, dann zieht es Ihnen die Schuhe aus. Und jetzt fällt mir auch der Begriff wieder ein. Und deswegen bin ich drauf gekommen, weil ich hier aus Süddeutschland nach Ostdeutschland gezogen bin und sowas noch nie woanders gehört oder gesehen habe. Was der gemacht hat, das ist nichts anderes, was bei der Stasi genannt wird, Zersetzungsmethode. Alle diese Aktionen, die er gegen mich gestartet hat, Gerüchte über mich verbreiten. Er hat verbreitet bei einer Staatsanwältin, er hätte eine Morddrohung von mir erhalten, gestunken und verlogen. Ich habe eine SMS an meinen Professor damals geschrieben, an meinen Psychiater in der Verzweiflung, habe geschrieben, dem müsste man mal eine Knarre in den Kopf halten, ich hole mir einen und halte Knarre in den Kopf. Die waren aber in meiner Wohnung, die sind nach 10 Minuten wieder gegangen, die wollten nichts von mir. Der Polizist ist zu ihm gefahren, guckt in seiner Praxis, was läuft, klärt ihn auf. Und was macht er? Er schreibt einen Brief an Staatsanwältin, er hätte eine Morddrohung erhalten, rennt damit zum Sport, gibt eine Sondersitzung und all den Scheiß, gestunken und verloren. Auch im Gerichtssaal ist das rausgekommen, sagen sie haben doch gar keine Morddrohung erhalten. Aber er hat es verbreitet, er hat es gegen mich genutzt, er hat Propaganda und alles gemacht. Alles, das können Sie sich nicht vorstellen. Nur um eins, um seine weiße Wäsche zu wahren, er, der treue, liebe Lebenspartner, ja, gestunken und verloren. Er hat gelogen da steht auch im Urteil jetzt drin, da hat die Richterin, da hat sich wenigstens an dem Punkt richtig erfasst, oder auch im Gerichtssaal. Da hat er die Nacht in Bad Nauheim verlogen, in der Nähe von Frankfurt, wo er bei einer Fortbildung war, wo wir was miteinander hatten. Hat er natürlich abgelogen. Dieser Detailreichtum, den ich da schon damals angegeben habe, von Anfang an, hat mein Professor für Psychiatrie schon damals überzeugt. Und das ist auch heute noch so. Ich brauche auch kein Schriftstück, um was nachzulesen. Ja. Und das Ganze ist so eskaliert, dass mich die Staatsanwältin hat einsperren lassen, obwohl sie mehrfach vom LKA und von anderen Leuten, was die da alles angezettelt hat, das ist ja der Hammer, was ich da gelesen habe, mitgeteilt bekommen hat, dass es gegen mich keinen Grund gibt. Und sie hat trotzdem weitergemacht. Sie hat hier den psychiatrischen Dienst umgegangen. Also das war so schlimm. Ich bin eingesperrt worden. Ich habe Misshandlungen der Forensik live erlebt an mir selber. Was für eine Misshandlung denn? Hat die Hose aufs Gesicht drücken. Der hat mir die Hose aufs Gesicht gedrückt, zweimal, dass ich nicht mehr atmen konnte. weil ich habe mich auf den Boden gedrückt. Ich bin morgens ganz normal friedlich aufgestanden an dem Tag, mittags zum Richter gefahren worden und abends landete ich in der Forensik und bin erstmal misshandelt worden, weil man mit mir nicht reden wollte, 15 Minuten. Ich habe geheult, ich wusste ja gar nicht, wo ich bin und was los ist. Und da haben die sich überfordert gefühlt, die haben keinen Bock gehabt. Also macht man schnelle Masche, anstatt ein Aufnahmegespräch zu führen, zack, wie es hier auch in Berlin war, sperrt man die Leute sofort in die Isolierzelle und zwingt sie, sie müssen sich ausziehen, bis auf die Unterhose. Oder droht ihnen mit Medikamenten, man sperrt sie einfach ein, ohne Grund. Hier kam auch eine an mit dem Koffer, vor Außenjustizwähler, da kam eine an mit dem Koffer, nach 2, 3 Jahren soll sie ihre Strafe antreten. Die kam von zu Hause an mit dem Koffer. Friedlich, freundlich, hallo, hier bin ich muss meine Strafe antreten. Hat die musste auch da rein. Die Leute werden eingesperrt und dann heißt, das ist der Standard hier. Dann sage ich, sind Sie noch normal, wissen Sie eigentlich, was Sie hier gerade machen? Das ist eine Demütigung, eine Erniedrigung, eine psychische Folter, weil man die Leute knicken will. Das, und dann kommt man gleich, dann sind die angekommen und sagen, ich müsste Tablette nehmen. Dann sage ich, wieso soll ich denn eine Tablette nehmen und was ist das denn für eine Tablette? Ja, der Arzt hätte das verordnet, da sage ich, welcher Arzt und was ist das für eine Tablette? Da sagt der Pfleger zu mir, das weiß er nicht. Dann sage ich, ja, dann prüfen Sie das mal bitte. Dann kam er zurück, halt, das ist eine Valium. Dann sage ich, ja, wieso soll ich denn eine Valium nehmen? Ich brauche mal Blutdruckmittel. Wer hat denn das aufgeschrieben? Hat der Arzt? Ne, habe ich, der Arzt kennt mich doch gar nicht, der hat doch gar nicht mit mir gesprochen. Zack, geht die Tür wieder zu. Man wird eingesperrt, ohne Grund, man kommt an, Sie müssen sich ausziehen, Sie müssen da rein und man kriegt ein Bett gezeigt mit Fixierbänder dran. Wenn Sie sowas gesehen haben, wenn Sie diese, jeder hat mal Angst im Leben vor irgendeinem Scheiß, Angst oder Furcht. Aber was da passiert ist, ist so weit jetzt, dass ich teilweise hier nachts aufwache und Schweißausbrüche habe oder zitter am ganzen Körper, wenn ich diese ganze Szene lausche, im Video in meinem Kopf ab, was ich erlebe. Was ist denn anderen in der Forensik passiert? Einer, der hat seinen Teller, das ist ja allein schon das, dass die eingesperrt werden, ohne dass sie was machen. Dass die einfach in diese Isolierzelle eingesperrt werden und aufgefordert werden, ein Nachthemd anzuziehen. Ich habe das Nachthemd hier, das müssen sie sehen und die Hose. Allein schon das ist schon psychische Folter. Es gibt doch keinen Grund, wenn Sie jetzt wohin gehen, ja, dass man sagt zu Ihnen, ziehen Sie Ihre Hose aus und gehen Sie da rein. Dann sagen Sie, wieso denn das? Was habe ich denn gemacht? Ich tue Ihnen doch nichts, ich tue doch anderen nichts. Die sind, da ist einer ans Bett festgebunden worden, das ist der Witz, den haben sie von einer anderen Station da reingesperrt. Der hat dort wohl die Isolierzelle auseinandergenommen und beschädigt, weil sie ihn eingesperrt haben. Der hat gesagt, ich will raus, ich will mit den anderen am Tisch sitzen. Durfte nicht, es gab aber keinen Grund, weil es der Standard dort ist, jeder wird eingesperrt. Den haben sie eingesperrt dann bei uns. Freundlich wie er war, stellte er seinen Essteller direkt an die Eingangstür vorne hin auf den Boden. Das heißt, wenn die Tür von außen aufmachen, haben die den Teller vor sich. Ja, der Pfleger konnte damit nicht umgehen. Wahrscheinlich hat er gedacht, wenn er den Teller hochnimmt, kriegt er vielleicht irgendwie einen Schlag ab. Völliger Schwachsinn. Dann hat dieser damalige, der sitzt jetzt wahrscheinlich noch dort, ich weiß es nicht, hat den Pfleger auf Seite geschoben. Er hat ihn nicht geschlagen, nichts. Er ist einfach an ihm vorbei und er wollte ihn den Weg versperren, ist einfach vorbei und sagte, nein, wieso muss ich da rein? Ich will hier essen. Und was das soll, warum sie so mit ihm umgehen. Es liegt an den Pflegern, von der ersten Psychiatrie bis zum Schluss, es liegt an den Pflegern. Die rufen wo an, sagen, sie können mit was nicht umgehen oder unterstellen dem einen oder anderen irgendwas und dann rufen die einen Trupp zusammen. Aber in der Forensik ist es ganz böse. Und hier in Berlin war es dann so, man hat ihn aufgefordert, wieder reinzugehen, dann ist er erstmal ausgewichen und ist rumgelaufen, da sind immer mehr Leute gekommen, dann hat man ihn wieder eingesperrt und hat mit ihm diskutiert. Und er wollte einfach mit denen sprechen und sagte, nein, wieso, erklären Sie mir, warum soll ich hier drin bleiben, warum muss ich das scheiß Nachthemd anziehen? Warum tun Sie mir das an? Ja, da kommen die dreckigen Ärzte. Wissen Sie, wie die mit mir gesprochen haben, wenn ich Ihnen das Detail, bis ins Detail erzähle? So etwas haben Sie noch nicht gehört. Auf jeden Fall keine Diskussion. Wissen Sie, was passiert ist? Da kam zack, zack, Ärzte, haben ihn ans Bett festgebunden. Ich konnte alles aus der Glasscheibe wunderbar, wie wenn ich davor stehe, beobachten, samt den anderen. Man hat ihn festgebunden ans Bett, ohne dass es einen Grund gab. Man hat ihm Spritze unten rechts ins Bein reingeknallt und dann war der erstmal weg vor 2, 3 Tage. Eingesperrt. Und später ist er von der Station verschwunden, war er dann weg. Sie können sich das nicht vorstellen, was da passiert. Diese psychische Folter, diese Unterdrückung, diese Demütigung, diese Nötigung, diese Erpressung, auch mit Medikamente, was passiert mit Medikamente. Ich habe es live erlebt und gesehen und ich habe gesagt, jetzt reicht. Und ich habe denen damals gesagt, den Ärzte, weil sie mir dreckig ins Gesicht gelacht haben und die haben ja gedroht mit Paragraph 63. Dann habe ich gesagt, sind Sie Richter, sind Sie Anwalt oder sind Sie hier Arzt? Und ich habe sie gefragt, für was sie ihren Eid unterschrieben haben oder für was sie eigentlich Arzt geworden sind und dass wir uns vor der Ethikkommission wiedersehen oder im Gerichtssaal. Ich habe gesagt, der Tag kommt, wo ich hier wieder raus bin und dann sehen wir uns wieder für das, was sie gemacht haben. Und ich habe die Leute da drin so gehabt. Mit dem Konto, den ich denen gegeben habe, sind die nicht mehr klargekommen. Und ja, letzten Endes hat die Klinik sich dann dafür sogar noch ausgesprochen, dass sie mich gehen lassen, ja. Also da drin, das können Sie sich nicht vorstellen. Da drin heißt, gibt fallen Sätze wie für mich gelten hier schon lange keine deutschen Gesetze mehr. Der Arzt, die Ärzte schreiben Medikamente auf, die kriegen Spritzen und wissen gar nicht warum, werden sie gezwungen und wenn sie es nicht nehmen, die Medikamente oder sich nicht spritzen lassen, dann heißt es dann, ja, wenn sie das nicht machen, dann kommen sie hier nicht mehr raus. Wir haben hier das Sagen, die Staatsanwaltschaft und das Gericht hat hier nichts zu sagen. Da werden falsche Diagnosen gestellt, die Leute dumm verkauft, erniedrigt und die machen das, weil sie Angst haben, weil sie lassen sich erpressen teilweise. Oder der eine wegen 15 Euro Käsediebstahl, sagt er, hey, er nimmt das jetzt und darf nicht mehr raus, was soll ich denn machen, ich werde hier schwerst genötigt. Da sage ich, bist du denn bekloppt, habe ich gesagt. Lass die Finger von dem Scheißdreck und guck, dass du einen gescheiten Anwalt bekommst. Da werden Leute, die sind dann wegen irgendwas drin, ja, vor einem Jahr oder vor zwei heißt dann, durch die Psychiaterdiagnosen sind die 4, 8 oder 12 Jahre oder noch länger drin. Weil denen fällt immer was ein. Auch bei mir hat man es versucht, ja, bis ich den Arzt über den Tisch geredet habe und gesagt habe, der kann nicht mal. Ja, also anders formuliert jetzt, aber ich habe ihm mal seine Sache analysiert und seinen Scheißdreck. Ja, ich habe ihn zum Teufel gejagt letzten Endes. Ich bin vom 17. bis 19. Juli letztes Jahr, ja, habe ich meinem Anwalt den Hörer am Telefon aufgeknallt, weil er mir das gemacht hat, was er mir versprochen hat, weil alles nur noch schlimmer geworden ist, weil er frisch nicht eingehalten hat und nur Wischiwaschi geleistet hat. Ja, und habe ich meinem Anwalt angeschrien am Telefon, habe den Hörer aufgeknallt, bin dann auf die andere Seite von der Station, war sofort wieder ruhig danach. Plötzlich höre ich meinen Namen rufen. Und dann sagte ich, was wollen die denn jetzt von mir? Da saß ich bei den anderen. Bin ich wieder rüber, stand der Arzt von mir und sagt, ich muss jetzt ein Medikament nehmen. Da sage ich, hä, wieso denn das? Was soll denn das jetzt? Pack dir meinen Arm, meinen Oberarm, meinen rechten. Wenn ich jetzt nichts nehme, dann würde mich einsperren. Da sage ich, wieso denn das? Ich habe gerade meinem Anwalt Meinung gepfiffen am Telefon, habe den Hörer aufgeteilt und jetzt bin ich doch wieder ruhig. Ich tue doch niemandem was, ich bin doch ruhig. Ich habe mich doch gerade hier friedlich mit meiner Ding da drüber unterhalten, was das jetzt soll. Ja, da hat er jemanden kommen lassen, Polizeigriff, haben sie mich 2 Tage eingesperrt. Und dann sagte der Arzt zu mir, der mich misshandelt hat. Ich habe zu ihm gesagt, Sie wissen aber jetzt, was Sie tun hier. Na, ist schon unsicher geworden, guckte mich an, dann sage ich, Sie wissen, was Sie tun. Das, die ganze Situation, wenn ich Ihnen die im Detail schilder, auf jeden Fall. Sagte er dann zu mir, Frau Reich, wir wollen einen Pakt mit Ihnen abschließen. Dann sage ich, was? Einen Pakt? Sie wollen einen Pakt mit mir abschließen? Dann sage ich, was soll denn das? Was ist denn das für Vokabular? Und bei mir wird kein Pakt abgeschlossen. Hier kommen Fakten auf den Tisch. Was das soll? Hat er rumgeeiert. Ja, 2 Tage haben sie mich eingesperrt. Ich habe ihn unter den Tisch geredet. Dann haben sie versucht, sich wieder bei mir einzuschleimen. Dem anderen Arzt habe ich längst mit der Strafanzeige gedroht. Die haben gehuscht und gekuscht. Also wissen Sie, die Gutachter, die für diese Klinik hier arbeiten, die waren selber früher Angestellte in der Klinik und die schieben den Leuten die Patienten zu mit 63 und kriegen Geld dafür. Ganz klare Sache, deutlicher geht's gar nicht. Die schreiben ja teils einen Schuss, auch bei mir halbe Wahrheit und der Rest dazu wieder rumgedichtet. Aber können Sie, ist ein Witz. Auch ich habe Psychologie studiert. Was haben Sie studiert? Ich habe Sport, Englisch und Deutsch studiert und Psychologie auch. Von daher bin ich da auch nicht ganz unbewandert. Aber was ich jetzt erlebte, in welche Situation ich reingeschmissen wurde, da hat mein Hirn angefangen zu rattern, wo ich gesehen habe, was mit den Leuten dort passiert, wie mit denen umgegangen wurde oder noch immer umgegangen wird, wie man sie für dumm verkauft, ich habe den Begriff auf ihrer Homepage tatsächlich wiedergefunden, dieses Psychiatrisieren, was da passiert. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas in Deutschland gibt, aber ich habe es live erlebt. Und es ist nicht mehr zum Lachen. Haben Sie einige dieser Gutachten über Sie im Computer digital? Ja, muss ich gucken. Ich habe jetzt meinen Computer ganz neu ausgerüstet. Ich habe ein schriftliches, das habe ich nicht digital. Und ich habe eins von meinem Professor, das allererste, das muss ich aber online irgendwo an. Ich finde das. Da kann ich Ihnen das auch schicken. Ja. Aber es gibt doch sicherlich Falschgutachten über Sie. Wie bitte? Falschgutachten. Passen Sie auf. Mit der Gutachterin, die mich rausgeholt hat, die stand ein bisschen unter Druck. Beziehungsweise, ich sage jetzt indirekt unterschwellig, weil die wollten mich loshaben von dort, weil sie mit mir immer klargekommen sind. Ich wollte raus, ich habe auch nichts gemacht. Und die mussten mich ja rauslassen. Und das zweite Gutachten, die hat mich auf der einen Seite rausgeholt, auf der anderen Seite so ein paar Sachen drin, wo ich sage, völliger Quatsch. Und mir geht es auch nicht um diesen Psychoscheiß, sondern mir geht es darum, was da passiert in den Forensiker, was mit mir passiert ist, wie der Fall von Anfang an falsch angegangen wurde und wie die Polizei nichts gemacht hat oder Sachen vertuscht, inklusive dass eine Polizistin aus einem Schriftstück, was ich im Original an die Sportfirma geschickt habe, sie aber am Schluss abgeändert hat und zum Gericht gegeben hat, weil sie nämlich meinen Computer hier aus der Wohnung rausgeholt haben. Es ist zu komplex. Ich muss das, wissen Sie, das ist am Telefon, das. Aber es muss auch Falschgutachten geben, wonach Sie dann erst in die Forensik gelangt sind. Ach, stimmt, ja, stopp, das war so, haha, natürlich. Ja, das Ziel der Staatsanwältin war ja, mich aus dem Weg zu räumen. Dann bin ich in der ersten Psychiatrie gelandet. Jetzt bin ich dort im Schock und Trauma angekommen. Krankenwagen hat mich hingefahren, Sauerstoffmaske auf dem Gesicht. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert und wieso ich überhaupt Nachbefehl hatte. Nicht geschweige denn wusste das zum damaligen Zeitpunkt mein Anwalt. Die Polizei hat uns das dann erstmal ausgedruckt. Wie das rauskam, war auch eine Story für sich. Aber Fakt war, in dieser ersten Psychiatrie hieß es dann plötzlich, es kommt ein Gutachter aus dem Klinikum Ludwigsburg, der Professor Ebel. Ein arroganter, hinterfotziger Sack. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es tut es nicht mein Alltagsvokabular, aber ich kann es in diesem Fall nicht mehr anders ausdrücken. Kam verspätet an, ich wusste am Anfang nicht, wer es ist und wer ihm den Auftrag gegeben hat, habe da erstmal nachgehakt und habe gesagt, der braucht gar nicht kommen, weil solange ich nichts Schriftliches habe, wird es kein Gutachten geben und ich momentan keinen Bock drauf habe. Ja, dann kam der aber dann doch an einem Freitag an, 1,5 Stunden zu spät, mit Krawatte um den Hals und sagte, naja, kann ja mal sein, dass man zu spät kommt und er hat nicht so viel Zeit und er muss jetzt ein Gutachten über mich machen und er muss über die Biografie über mich reden. Ich soll jetzt mitkommen. Dann sage ich, ja, Moment mal, wer sind Sie überhaupt und so weiter. Ja, er ist Forensiker, er hat ein besonderes Zertifikat, das haben nicht viele in Deutschland. Ja, also der Ablauf von dem Gespräch war Katastrophe. Ich fühlte mich erniedrigt und gedemütigt. Er hat einen Scheiß über mich zusammengeschrieben, ist ein wildfremder Mann, trifft mich einmal für 1,5, 2 Stunden und meint, mein ganzes Leben beurteilen zu können. Der hat sich an der Anklageschrift der Staatsanwältin orientiert, das machen die meisten Forensiker, weil die auf der sicheren Seite sein wollen. Auf jeden Fall, das war ein Gespräch von 1,5, 2 Stunden und es war so, am Anfang habe ich ihm schön die Fragen beantwortet, dann ist er zu dem Fazit gekommen, dass sich alles mit dem deckt, was ich schon längst angegeben habe und es da keine Widersprüche gibt. Dann hat er weitergefragt und dann habe ich angefangen zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen, so wie jetzt auch nonstop. Und da fühlte er sich auf den Schlips getreten. Na, ist er mir schräg gekommen und ich habe seine Hinterfotzigkeit. Das spürt man, ja. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Und ich fühlte mich sowieso überfordert. Ich war sowieso noch im Schock- und Traumazustand. Es war der völlig falsche Zeitpunkt überhaupt. Aber ich habe diesen Mann angefangen zu hassen während dem Gespräch. Und bin dann laut geworden und immer lauter. Und letzten Endes ging das Gespräch dann so aus, dass ich zu ihm gesagt habe, auf sein Gutachten freut sich schon ganz Deutschland. Und habe ihn aus der Klinik rausgeschmissen. Ich habe ihn so angeschrien, dass es die ganze Station gehört hat. Habe die Tür aufgemacht und gesagt, er soll seine 7 Sachen nehmen und soll verschwinden. Ja, was war das Ergebnis? Weil ich ihm natürlich auch gedroht habe, dass ich ihm sein Gutachten veröffentlichen werde. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Soll das eine Drohung sein? Da sage ich, nee, das ist eine Tatsache. Auf Ihr scheiß Gutachten wartet schon ganz Deutschland drauf. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat mich als gefährlich eingestuft, hat einen Scheißdreck über mich zusammengeschrieben. So was Schlimmes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. Das müssen Sie sich gönnen. Und mit diesen Dingen bin ich dann zu so einem, ja, als ich dann bei diesem Richter da war, Zammerbrocher, ich wusste gar nicht, was der schreibt. Also er hat kein Gutachten geschrieben, er hat eine Stellungnahme geschrieben. Er hat auch sich an keine wissenschaftlichen Standards gehalten oder sonst was. Das waren 9 Seiten. 9 Seiten, schlimmer geht's gar nicht. Und dann bin ich in der Forensik gelandet. Und von dort bin ich, wie gesagt, von Süddeutschland nach Berlin hochgefahren worden. Ja, aber aufgrund dieses Falschgutachtens. Ja, und da gibt es die Anschuldigungen von der Stadt. Ja, haben Sie dieses Falschgutachten im Computer? Das muss ich gucken, das habe ich nur schriftlich aus den Akten rausgezogen. Das habe ich, aber das müsste, ja, ich kann hier nämlich, ich habe gerade keinen Drucker und keinen Scanner. Ich muss gucken, wie ich das mache. Ich kann es höchstens kopieren und zu Ihnen schicken. Das wäre das Einzige, was ich machen kann momentan. Ich muss gucken, ob ich, das habe ich nicht. Doch, doch, doch, stopp, warten Sie mal. Ich habe, haha, warten Sie mal, ich kann eins machen. Jetzt kommen wir zum Punkt. Klick, jetzt hat es gemacht. Meine Anwältin hat mir doch aufgrund mehrmaliger Nachfrage, persönliche Sprache, Ansprache will, hat die mir eine CD geschickt mit den Akten drauf. Und die kann ich Ihnen brennen und da haben Sie das ganze Zeug. Und da ist auch das Gutachten drauf. Das kann ich machen. Jetzt, das kann ich sofort brennen. Hier habe ich das, warten Sie mal. Ja, genau. Die Akten sind da auf CD. Jetzt habe ich, da ist auch das Gutachten drauf. Das können Sie haben. Ja, so war das. Und dann hat er mir drohen lassen, dann hat der Gutachter einen Scheißdreck über mich zusammengeschrieben. Und ich dachte, wo ich das gelesen habe, hinterher habe ich gedacht, wie kann ein Mensch so viel Fantasie haben? Also ich habe ja schon die Fantasie der Staatsanwältin bewundert. Ich habe ja auch, während ich in der Forensik war, einmal eine Stellungnahme geschrieben, also beziehungsweise eine Stellungnahme zu einer Stellungnahme der Staatsanwältin, habe die widerlegt und habe ihr das zugeschickt von der Forensik aus. Da fühlte sie sich natürlich auch auf den Schlips getreten, die Richterin und die Staatsanwältin, weil das war eine Beleidigung an meine Intelligenz. Da habe ich auf den Tisch gehauen damals und also wissen Sie, das ist so komplex. Es ist so eine verrückte Geschichte. Aus einer, ich nenne es jetzt pervers ausgedrückt, einer Nebenbumsgeschichte von diesem Herrn, ja, wo ich nie gedacht habe, macht der mir einen Stalking-Fall, weil er SMS von mir sammelt, anstatt mir zu sagen, dass er sich belästigt fühlt oder irgendetwas, habe ich ja nie gewusst. Der hat ja noch den Kontakt zu mir gesucht. Im Gegenteil hat er schon einen Plan gehabt und hat SMS von mir gesammelt. Da lief ja schon was im Hintergrund und ich wusste gar nichts davon. Ganz gezielt herbeigeführter Konflikt, um seinen Arsch zu retten, um das zu vertuschen, dass er was mit mir hatte, beziehungsweise weil er seine Lebenspartnerin mit mir betrogen hat. Der Sport schmeißt mich raus. Die schreiben eine Rundmail, es werden Flugblätter über mich verteilt. Ich komme mir vor wie während der Stasi-Nazi-Zeit, anders geht's gar nicht mehr. Das kann man gar nicht mehr in andere Worte fassen. Das ist genau das, was die gemacht haben. Genau das. Und Staatsanwältin, die fällt auf die erste Staatsanwältin ein. Die erste Staatsanwältin fällt auf ihn rein. Die Staatsanwältin im Landgericht schreibt eine Anklageschrift. Also ich war unter Schock, ich bin heute noch unter Schock. Dann hat er sein Kind mit ins Spiel gezogen, habe ich das Jugendamt eingeschaltet, weil ich dachte, jetzt muss ich das unterbinden. Dann hängt man mir da noch falsche Verdächtigung an. Ich habe gedacht, ich spinne, die Vorlage habe ja gar nicht ich gegeben, die hat er gegeben. Und ein Scheiß nach dem anderen. Und bis heute, nach der Urteilsverkündung, habe ich zu meiner Anwältin gesagt, ich war stinkesauer mit ihr, weil sie, Punkt 1, von Anfang an waren keine Zeugen geladen. Den wichtigsten Zeugen hat sie verschissen, weil sie nämlich den Beweisantrag falsch gestellt hat. Sie hat mir zu mir gesagt, versprochen, sie wird die Beweisanträge in der Tasche haben. Man kann die Zeugen auch nachladen. Die hat überhaupt nichts vorbereitet gehabt. Dann hat sie sich während der Gerichtsverhandlung, weil ich Druck gemacht habe, von Hand einen Beweisantrag geschrieben, wo ich gesagt habe, das ist falsch, was sie schreibt. So geht es nicht und das ist gar nicht, um was es geht, warum der Beweisantrag hier gestellt wird. Ja, den hat man mir aus der Hand genommen, der Richterin gegeben. Die Richterin hat sich mit den anderen hinter der Tür abgesprochen, kam raus, Beweisantrag abgelehnt, Beweisding ist jetzt geschlossen, sage ich, was geht hier eigentlich ab gerade? Dann hat sie ein Plädoyer, das mir noch Scheiße baut, ja, und hat sie sich jetzt neulich mächtig von mir kritisiert gefühlt und wollte dann das Mandat niederlegen, ihre Pflichtverteidigung. Bin ich nicht drauf eingegangen, sie schweigt in meine Anwältin. Ja, aber, wie lautet das Urteil? Das Urteil, 7 Monate auf Bewährung, die haben mir geschrieben, ich muss jetzt aufhören, ich habe einen Termin, ich wollte Sie jetzt nur kontaktieren, kurzfristig, um nicht hier gleich... Ja, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ja, das Urteil habe ich aber nur schriftlich und nicht als Akte. Schreiben Sie mir eine E-Mail, damit ich darauf antworten kann. Da steht, die Angeklagte wird wegen Nachstellung in Tateinheit mit falscher Verdächtigung und mit Verleumdung zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Ich hätte freigesprochen werden müssen. Das Ganze basiert auf falschen Eid und falschen Angaben. Jeder sagt Freispruch. Das haben die aber nicht gemacht, weil ich mit einer Strafanzeige gedroht habe, beziehungsweise weil es so ein komplexer Fall ist und die wissen, dass ich Schadensersatz will. Und wenn ich gegen die Sportfirma vorgehe und was die da gemacht haben mit der Rundmail und so weiter, wird alles vertuscht, wissen sie, dass es, der Fall ist so kommt, der Fall, das ist nicht bloß ein Fall zwischen zwei Leuten, sondern der hat andere Leute mit ins Boot gezogen. Und deswegen sind die überfordert. will man es unter den Tisch kehren. Und ich habe ganz klar gesagt, ich will Schadenersatz. Von hier, von hier, von hier, von hier. Und deswegen hat man mir das Nein gedrückt und am Schluss noch ein Paparazzi aufs Auge gedrückt. Ich bin ab natürlich keulig, ich wusste gar nicht, was läuft und so weiter. Und habe gesagt, und jetzt mache ich das Spiel nicht mehr mit, jetzt gibt es eine Strafanzeige. Und zack, ab diesem Moment, klack, hat sich im Gerichtssaal gewandelt und es kam zu den 7 Monaten. Weil man mir, das ist ein Witz, sie müssen die Anklagepunkte und so weiter lesen. Das ist nur Geschichte von der Staatsanwältin einen Scheiß zusammengeschrieben. Da bin ich abgefertigt worden. Und die Pflichtverteidigung, die ich habe, weiß ja nicht, das ist, wissen Sie, so 50-50 Vertrauensverhältnis noch. Die macht, was sie will, die schreibt, was sie will, die hört mir nicht zu. Die sagt, weil ich einmal in ihrer Kanzlei, ich war einmal dort laut geworden bin, will sie mich nicht in der Kanzlei, ja, laut geworden. Ich habe ihr gesagt, was ich will, beziehungsweise klar meine Punkte gesagt. Und erst spricht sie vom Freispruch, dann spricht sie anders. Jetzt verstehen Sie, die hat mir vermasselt, meine Zeugen wurden nie geladen, die hat mir das gemacht, was sie mir versprochen hat, fertig aus. Und ich habe einfach Schiss, dass sie das macht, weil sie sonst Angst hat, dass sie irgendwann nicht mehr als Pflichtverteidigerin eingesetzt wird. Und dann sagt sie, das wäre ja absurd. Ja, so absurd ist das nicht. Und wenn sie schon im Plädoyer nicht für Freispruch plädiert, wie will sie denn eine Revision überzeugen noch rüberbringen? Haben Sie eine Zusammenfassung in einer Chronik über diesen Fall? Nee, das kann ich aber schreiben. Ja, so 20 Punkte mit Datum daneben. Ah, das mache ich gern, das kann ich machen. Das kann ich machen. Schreiben Sie mir eine E-Mail, damit ich darauf antworten kann und Ihre E-Mail-Adresse aufschreiben kann. Ja. Ganz normal an udo-pohlmann@t-online.de. Ja. Ja. Okay. Und dann hören Sie sich mal den Fall des Holger Ziert an. Ich lese schon einiges auf Ihren Seiten hier. Ich lese schon einiges auf Ihren Seiten hier. Ich habe mir schon einiges notiert. Und das ist genau das. Wissen Sie, was mein erster Professor zu mir gesagt hat? Ich bin für manche eine Gefahr geworden, weil ich mein analytisches Denken ist zu gut. Ich bin für manche eine Nummer zu groß. Was soll ich denn da noch dazu sagen? Ich lasse mich doch nicht verarschen über den Tisch ziehen. Die haben, das ist eine miese Geschichte. Das wissen Sie, das ging so los. Ihr damals, der Lebenspartnerin von dem Herrn, habe ich damals die Augen geöffnet mit einer SMS. Weil ich gesagt habe, jetzt ist es Schluss. Egal, wo ich hingegangen bin beim Sport, hat er angefangen, mit dem Finger auf mich zu zeigen und Scheißdreck über mich zu verbreiten. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich hätte ihr nie was gesagt. Das ist ein Kindergarten, verstehen Sie? Eigentlich eine Kindergartengeschichte. Aber was der gemacht hat, ist, der hat mir mein Sportleben kaputt gemacht und hintenrum gegen Leute gegen mich angeschachert. Der hat mich bespitzeln lassen. Da hat mein Anwalt zu mir am Anfang gesagt, ob ich ihm die Wahrheit sagen würde. Da sage ich rede doch keinen Scheißdreck raus, was hier vor meinem Haus passiert, wo ich zum Blutspende gegangen bin und überall. Hat man mir am Anfang nicht geglaubt. Jetzt lese ich es in der Akte, er hat mich bespitzeln lassen von seinem Onkel, das müssen sie sich geben, und von anderen Leuten. Und gibt es sogar noch im Gerichtssaal zu. Aber mich hat man am Anfang für dumm verkauft, verstehen Sie? So lief das schon die ganze Zeit. Und mein Anwalt in Baden-Württemberg hat nicht Anzeige gegen ihn erstattet, weil er gesagt hat, oh, dann ist er fertig. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Es gibt keine Mediation mehr. Was der macht und was er weitermachen wird, wenn Sie das jetzt nicht unterbinden, da gehe ich dran kaputt. Man hat zugeschaut. Kein Schwein hat was gegen ihn unternommen. Und die Leute, die beim Gericht arbeiten, die kennen ihn vom Sport und vom Privat. Wissen Sie, wer mir die erste einstweilige Verfügung in den Briefkasten eingeworfen hat vom Gericht? Sein bester Schulfreund, und das erwähne ich im Gerichtssaal, und was passiert im Gerichtssaal? Zack, sein bester Schulfreund sitzt plötzlich hinten drin. So läuft es. Die Polizistin kennt ihn privat, die kennt sich vom Sport hier. Da geht's, das ist ein Dreckvolk. Ich hätte es auch nicht gedacht. Da müssen ein paar Leute aus dem Verkehr gezogen werden, und die wissen, wenn ich Strafanzeige erstatte etc., dann haben hier manche ein Problem, besonders er mit seinem falschen Eid. Aber man hat mir jetzt die 7 Monate aufgedrückt auf Bewährung, weil ich es angedroht habe. Und weil die Richter, die davor Sachen unterschrieben haben, oder Staatsanwältin, jetzt ein Problem haben, weil sie mich nämlich unberechtigt eingesperrt haben. Und sie wissen, sie müssen zahlen. Und es sagte mir wörtlich, das müssen sie sich mal gönnen. Vor der Urteilsverkündung, als ich gesagt habe, jetzt reicht es, spiele ich das Spiel immer mit, habe ich geheult und gezittert. Dann sagt die Richterin, ja, sie würde dem Reporter sagen, dass er das nicht veröffentlichen darf und was auch immer, weil es immer falsch veröffentlicht worden ist. Zwei Sachen. Da bin ich runter zu der Krankenschwester gebracht worden mit dieser anwesenden Psychiaterin, die das Gutachten über mich geschrieben hat und hat gesagt, Frau Reich, jetzt waren Sie bisher stabil, das halten Sie noch durch und anderen geht es noch schlechter und so weiter. Sind wir unten gewesen im Rote Kreuzzimmer vom Landgericht Berlin. Wissen Sie, was die Dame zu mir da drin gesagt hat? Wortwörtlich, eine wildfremde Frau steht vor mir, sieht, dass ich heul und zitter. Sagt zu mir, es ist normal, dass die sie verklagen, beziehungsweise dass es ihnen eine Strafe geben werden. Ich arbeite schon seit 20 Jahren hier. Das machen die, weil sie wissen, dass sie, das machen die, weil sie wissen, dass sie zahlen müssen. Also das machen die, weil sie praktisch, um das zu vertuschen. Das sagt mir eine Frau, die da unten arbeitet, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe, sagt mir, dass sie schafft, sie arbeitet schon seit 20 Jahren dort. Das ist klar, dass sie verklagt werden, beziehungsweise dass sie eine Strafe kriegen, weil die wissen, dass sie sonst zahlen müssen. Halt, ich habe gedacht, mir zieht die Schuhe aus. Mir zieht die Schuhe aus, wo ich das gehört habe. Eine wildfremde Frau sagt mir das aus dem Bauch raus. Das gibt's nicht, verstehen Sie? Ich schreibe Ihnen das jetzt alles mal auf. Was da passiert ist, wie der Fall war, ich kann Ihnen aber, wenn Sie wollen, auch die CD zuschicken. Ich habe da kein Problem damit. Wollen Sie auch ein Foto dazu tun? Was für ein Foto von mir? Ja, damit Sie zeigen, dass Sie nichts zu verbergen haben. Hans. Und falls Ihnen was zustößt. Weil Sie ein schönes Foto von mir, ja? Ey, wissen Sie was, ich brauche jemanden an meiner Hand, der das jetzt mal aufdeckt und nicht jemanden, der mir noch das Beil in den Rücken knallt. Ich habe die Adresse von meinem Schwager bekommen. Der hat so einen Verein für Kinderrechte. Der hat zu mir gesagt, guck mal bei dem Udo Pohlmann auf die Seite, kontaktier den mal. Weil der hat auch viele Rechtsfälle. Und sagt, da bist du richtig. Dann habe ich gesagt, Otto, jetzt gucke ich mir das an. Und deswegen bin ich auf Ihren Namen jetzt gestoßen. Vom RTL habe ich noch nichts gehört von dem Posch. Die Verbindung ist schlecht. Bitte? Verbindung ist schlecht. Verbindung ist schlecht, ja. Von dem Herrn Posch da habe ich noch nichts gehört von RTL. Denen habe ich E-Mail geschrieben. Da muss man ja auch abwarten. Klar, die haben natürlich auch 1000 Fälle. Aber das ist alles wischiwaschi, ja. Ich brauche jetzt jemanden, wo auf den Tisch klopft, wo mich da unterstützt. Weil was machen Sie jetzt beruflich? Ha, jetzt passen Sie mal auf. Ich habe noch gearbeitet. Ich habe bis November, in meinem Job habe ich auch verloren. Da gab es Mobbing, beziehungsweise es war so, es ging um eine Vertragsverlängerung. Ich habe gearbeitet im Sportbereich, im Fitnessbereich, bis Ende Oktober 2011. Ende August, Anfang September 2011 ist das Theater losgegangen. Und aufgrund, weil ich dann wusste, dass der mich angezeigt hat und ich ihn anzeigen musste, war natürlich meine Konzentration halber Kopf bei der Arbeit, halber Kopf oder ganze Kopf 24 Stunden nonstop bei dem Thema. Mein Arbeitsvertrag wurde dann nicht verlängert. Ich habe mich krankschreiben lassen, aber erst Monate später. Ich habe noch ein Praktikum gemacht. Und dann war ich ja eingesperrt und so weiter. Und jetzt muss ich mir nach einem neuen Job suchen. Der hat mir alles kaputt gemacht. Sagen Sie mir mal, was ich jetzt schreibe von den Bewerbungsunterlagen, wo ich unberechtigt eingesperrt war. Welcher Mensch kann das denn nachvollziehen hier? Keine Sau. Jetzt muss ich gucken, ich bin momentan krankgeschrieben. Ich will jetzt auch eine Tagestherapie machen. Also einfach, dass ich mich mal wieder traue, aus meiner Wohnung rauszugehen, weil ich traue mich überhaupt nicht mehr, mein Haus zu verlassen. Ich wollte zum Sport, ich gehe auch nicht mehr zum Sport. Der hat mir so viel kaputt gemacht. Ich bin auf der einen Seite gestorben, auf der anderen Seite habe ich natürlich klar auch meine Zusammenarbeit. Hallo, Verbindung ist schlecht. Haben Sie Wackelkontakt? Nee. Handy? Hallo? Hallo? Ja? Sind Sie dran? Ja, haben Sie Wackelkontakt? Keine Ahnung. So, geht's besser, ja? Ja. Ja. Ja, nee, ich muss mir jetzt einen neuen Job suchen, aber der hat mir alles hingemacht. Jetzt muss ich mich bewerben. Ich bin momentan noch krankgeschrieben. Wissen Sie, zu was das alles geführt hat? Die Misshandlung, der Terror, diese schlimme Zeit in der Forensik ist so weit gegangen, dass ich jetzt an Weihnachten, am 22., am 21., 22. bin ich ins Krankenhaus eingeliefert. Also habe ich eine Einweisung gehabt von meinem Hausarzt, weil ich mit den Bronchien Probleme hatte und eine allergische Reaktion und all den anderen Scheiß und es mir sehr schlecht ging, auch mental, habe mich eingewiesen ins Krankenhaus. Wissen Sie, was einen Tag später passiert ist? Da kam dann der Komplettzusammenbruch. Da hat man mich im Vivantes Klinikum hier in Spandau bewusstlos gefunden am Tisch, hat eine Herzdruckmassage durchgeführt und ich lag eine Woche im Krankenhaus. Ja, so weit ist das gegangen und habe ich jetzt gesagt, an dem Punkt, wo das jetzt war, ich habe das in meiner Anwältin noch geschrieben, die hat auch den Arztbericht, wo das dann war, habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich lasse mich von niemandem mehr einschüchtern, unterdrücke, erpresse, drohe. Die Angst ist nur bei mir und das haben jetzt viele zu mir auch gesagt. Jeanette, das haben die gemacht 7 Monate aus dem Grund. Die wissen, wenn du Strafanzeige erstattest, die wollen natürlich zurückschlagen oder die wollen dich aus dem Weg räumen. Weil du ganz Ich habe jetzt auch mit einem Bekannten von mir in London telefoniert, der ist auch ein Anwalt. Der hat auch gesagt, ganz klar analytisch, sehr gut. Der hat, das ist jetzt so, 7 Monate auf Bewährung, jetzt stelle Sie sich mal vor, ich. Ich verstehe nichts. Wackelkontakt. Sagt, ich will eine Strafanzeige erstatten. Und wenn ich das mache, ist natürlich die Gefahr da, dass dann er oder seine Lebenspartnerin, wie auch immer, mich wieder anzeigt, wegen irgendwas. Ja? Weil die wissen, aha, 7 Monate und wenn sie über ein Jahr, vielleicht kriegt sie wegen irgendwas eine Strafe und wenn sie das kriegt, dann kann man sie wegsperren, so auf die Art, dann haben wir sie ja los. Ja, ganz übel. Also, ich schreibe Ihnen das jetzt mal auf und schicke Ihnen das zu. Das kann ich gerne machen, ich kann Ihnen auch eine CD schicken, aber bitte dann in Absprache mit mir oder irgendwie, ich weiß ja nicht, inwiefern Sie da, wie weit Sie da unterwegs sind in Deutschland oder wie Sie das machen, weil im Telefonbuch steht drin, Udo Pohlmann Haushaltsauflösungen, ja, da habe ich jetzt auch gedacht, bin ich jetzt falsch? Also, ja, der Fall ist nicht normal. Das können Sie nicht vorstellen, Sie müssen das sehen. Ja. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Okay. Eine Wo sind Sie Chronik. denn? Ist das Bielefeld jetzt oder sind Sie unterwegs oder wie? Bielefeld. Und wie machen Sie das dann in Ihren Fällen? Machen Sie das alles nur online oder? Alles per E-Mail. Ja, inwiefern können Sie mich da jetzt unterstützen oder? Ich kann ihn wohl einen Rechtsanwalt benennen, aber der will auch Geld haben. Man kann auch Anzeigen schreiben, das ist auch eine einfache Sache. Ich kann Ihnen auch Unterlagen zusenden, wie Sie Ihre Ansprüche begründen. Aber es ist organisiert, dass der einzelne Bürger keinen Erfolg haben wird. Das über die Anwälte organisiert. Etwa 100% der Anwälte sind Betrüger. Ja, allerdings, also, da habe ich jetzt auch schon, wenn ich das hier, ja, Sie bringen es auf den Punkt, allerdings. Da wird man zum Anwaltsopfer und zum Justizopfer, wird noch verarschen, wird dumm verkauft, ja. Tritt man. Wackelkontakt. Verstehe nichts. Ja, jetzt bin ich wieder, geht's, ja. Okay. Also gut, dann schicke ich Ihnen das jetzt zu. Ich habe jetzt heute noch 2 Termine, das wird dann heute Abend werden. Und das Falschgutachten ist wichtig, Ja. das geschrieben wurde, weswegen Sie dann in die Forensik kamen. Ja, okay, alles klar. Ja, das mache ich. Ja, auf Wiedersehen. Okay, danke, tschüss. Hallo, Herr Pohlmann, Mensch, Gott sei Dank. Moment mal kurz, bitte, ich habe mein Meerschweinchen auf dem Arm. Hallo, Herr Pohlmann. Ja. Mensch, das freut mich jetzt, dass Sie anrufen. Ich hätte Sie jetzt auch noch angerufen. Ich war gerade in einem anderen Gespräch noch. Ich hatte noch mit einer älteren Dame telefoniert, eine 100-jährige Bürgerin aus Berlin, die früher auch Vormundschaftssachen gemacht hat, aber die hat gesagt, da hat sich so viel geändert. Ja, ich erzähle Ihnen mal meine neue Geschichte. Das wird immer besser und immer schlimmer. Ich hatte letztes Jahr, bevor ich aus der Mitte meines Lebens gerissen wurde, Tagesklinik hier in Spandau, Vivantes Spandau, beantragt, habe das mit der Krankenkasse durchgesetzt und dann wurde ich ja weggesperrt und das ganze Trauma nahm seinen Lauf. Im November wurde ich ja wieder rausgelassen, per Gutachten. Dann kamen die Gerichtsverhandlungen und am 22. Dezember hat mich ein Arzt, ein Hausarzt, sofort ins Krankenhaus eingewiesen, weil er sich nicht sicher war, ob ich eine allergische Schockreaktion habe oder ob das jetzt der Komplettzusammenbruch war. Fakt war, ich war eine Woche im Krankenhaus und wurde bewusstlos per Zufall, Zitat, im Zimmer gefunden, wie ich über dem Stuhl hing und man hat eine Herzdruckmassage durchgeführt. Eine Woche über Weihnachten, Spandau Vivantes Klinikum. Dann habe ich parallel dazu mit meiner von Beginn an behandelnden Ärztin, Neurologin, Psychiaterin, die mich halt auch krank schreibt, klar muss ich ja, auch wegen dem Krankengeld, habe ich dann wieder die Tagesklinik für jetzt dieses Frühjahr beantragt, habe das dann auch wieder sofort bestätigt bekommen von der Krankenkasse, damit ich natürlich auch wieder ins Arbeitsleben mal wieder zurückkomme. Aber dieses Trauma, was alles passiert ist, eigentlich noch gar nicht verarbeitet. So, und ich zweifelte schon am Anfang und sagte, Mensch, ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ich zum Vivantes-Klinikum zurückgehe und dort die Tagesklinik mache, weil die intern versuchen natürlich mich zu jagen. Und sie guckte mich an und sagte, naja, und so weiter. Die hat früher auch in der Forensik gearbeitet, wo ich eingesperrt war. Die kennt diese Drecksäcke. So. Und ich ging dann jetzt doch in diese Tagesklinik mit dem Ziel, dass ich psychologische Unterstützung etwas bekommen kann und einfach wieder unter Leute bin, dass ich ein bisschen Sport mache, dass ich vielleicht ein paar sinnvolle Gespräche habe und einfach was mitnehmen für mich und dass ich fit werde und danach in die Reha kann. Ich hatte zugleich eine Reha beantragt bei der Rentenversicherung an die Ostsee oder an die Nordsee wegen meinen Bronchien, weil ich da Probleme habe und die sich auch nicht in der Forensik drum gekümmert haben. Und es war so schlimm, dass ich mehrfach in der Notfallstelle war mit Bronchitis und so weiter. Parallel dazu mein hoher Blutdruck, das ist bekannt. Ja, und die haben sich im Scheißdreck drum gekümmert. Und jetzt ist es so, ich habe jetzt das angefangen, am 26. März war das. Das war Dienstag, das war der erste Aufnahmetag und die Psychologin dort hat dann gleich gefordert, ja, ich müsste mir ihr alle Berichte bringen, weil sonst könnte es mir nicht behandeln. Und habe ihr halt so grob erzählt, was passiert ist. Und ich habe halt immer wieder so Phasen, wo ich heulen muss oder wo einfach Bilder hochkommen, was man mir angetan hat, beziehungsweise was ich bei anderen Leuten gesehen habe und zum ersten Mal in meinem Leben mit sowas überhaupt konfrontiert wurde. Ich wusste nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Was hatten Sie denn da gesehen? Ha, zum Beispiel ein Schwarzer. Es gab nur zwei Schwarze, die da drin sind. Ich weiß nicht, was der Grund war. Der eine, der kam von der anderen Station zu uns wohl, hatte wohl dort die Zelle oder irgendwas auseinandergenommen, weil er sich dort gegängelt und misshandelt fühlte. Keine Ahnung, was vorfiel. Auf jeden Fall haben die den bei uns in die Isolierzelle reingesperrt. Und er wollte das nicht und hat gesagt, was das soll, warum sie so mit ihm umgehen. Er war freundlich, er war nicht aggressiv, er hat überhaupt nichts dort gemacht. Er hat einfach gesagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen und dass er mit unserem Tisch essen möchte. Dann haben sie ihn gezwungen, dass er sich, wie bei mir auch, sich ausziehen muss. Das ist bei allen so. Die werden gezwungen, sie müssen sich ausziehen, sonst wird er ihnen gedroht, wenn sie es nicht machen. Dann werden sie ausgezogen. Auf jeden Fall hatte der dann dieses Nachthemd auch an, war nackt drunter. Hat dann den Pfleger auf die Seite geschoben, nicht geschubst, ihm auch nicht geschlagen oder sonst was, hat ihn einfach ein bisschen zur Seite geschraußen, zu uns an den Tisch. Und man hat ihn dann gejagt auf ihn in dem Haus und sagte, nein, er muss wieder rein. Und er sagt, warum geht ihr so mit mir um, was habe ich euch gemacht? Und er möchte die Botschaft anrufen. So, das hat man ihm verweigert, man hat ihn dann wieder reingedrängt in dieses Isolierzimmer, wo man da liegt, das sieht aus wie eine Todeszelle, und hat ihn gedroht. Dann hat er gesagt, was das soll. Das ging dann einen Tag so. Am nächsten Tag hatte er dann, was der Grund war, er hat seinen leeren Essteller direkt vor den Eingangs, also direkt an die Tür innen hingestellt, dass wenn der Pfleger von außen aufschließt, dass er den Teller nehmen kann. Das hat er gemacht aus Freundlichkeit. Der Pfleger hat ihm aber unterstellt, warum er das denn macht. Er soll den Teller schließlich hinten hinstellen. Vielleicht hat er gedacht, dass er einen Fußtritt bekommt oder sonst was. Der Pfleger, der konnte einfach nicht umgehen. Das sind ganz viele Leute, die keine Ahnung haben, wie sie mit den Leuten psychologisch, pädagogisch reden. Die sind sowas von abgerichtet und das kann man sich nicht vorstellen. Naja, und er stellte den Teller wieder auf den Boden und ein Pfleger, gleiche Situation, er ist dann wieder raus. Und dann haben die wieder die Leute hergetrommelt und haben den dann, das konnte man ja alles beobachten, wenn man davor stand, beziehungsweise durch die Fensterscheibe, das Spiegel, das steht sich wie wenn sie daneben stehen, haben sie den ans Bett festgebunden. Ich habe mir den Namen der Ärztin aufgeschrieben, ich habe die auch nur angesprochen, ich habe auf die Schulter geklopft. Und dann hat man den ans Bett gebunden, mit der Botschaft durfte er nicht telefonieren und er hat nichts zu melden und man hat ihm eine Spritze unten in den rechten Fuß reingespritzt und dann war der weg. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ich bin dort angekommen mit dem Vanilleshake in der Hand und kam ruhig an. Ich dachte, die Zustände werden ja immer schlechter. Ich bin aus Süddeutschland von Weisenau, wo ich misshandelt worden bin, wo man mir die Hose aufs Gesicht gedrückt hat, hat man mich hierher verfrachtet. Ich dachte, wo ich ankomme, huch, das sind ja nur hohe Mauern und Stacheldraht, es wird ja immer schlimmer. Ich wusste überhaupt nicht, was das für eine Einrichtung ist. Ich wusste ja wahrscheinlich wieder Forensik. Man hat mir den Vanilleshake einfach aus der Hand genommen. Man hat zu mir gesagt, ich müsste da rein und ich sagte, ja Moment, Sie haben doch gerade gesagt, ich kriege ein normales Zimmer. Sie haben doch zu mir gesagt, Sie zeigen mir ein Zimmer, ich will heute Fußball gucken. Nein, ich muss da rein, ich muss mich jetzt ausziehen bis auf die Unterhose. Dann habe ich gesagt, sind Sie da eigentlich noch normal? Wissen Sie, für was das für Zwecke gedacht ist und warum? Wer sagt es, dass ich da rein muss? Der hat mich ganz entgeistert angeschaut und sagt, nein, das ist ein Muss und keine Diskussion. Dann habe ich gesagt, wer ist denn hier der Arzt? Ja, der Arzt sei nicht da, dann sage ich, ja, aber da bitte ich darum. Dann kam der an damals, so ein junger Psychiater, so mein Alter, vielleicht 2, 3 Jahre älter, und sagte zu mir, ich muss mich ausziehen. Und sagte den Pflegern, wenn sie sich nicht auszieht oder wenn sie keine Ruhe gibt, dann geht nur ihr was. So, Und dann war ich da 2 Tage eingesperrt und hat mich gezwungen, mich auszuziehen, etc. Jetzt ist es so, mit der Tagesklinik hängt es so zusammen. Ich bin da drin, Sie können sich nicht vorstellen, man hat mir anfangs mein Blutdruckmittel nicht gegeben. Man hat mich derart tyrannisiert und geschädigt, dass mein Blutdruck auf Werte angestiegen ist, auf 188 zu 130. Die Werte wurden immer schlimmer. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, mir hat das Wasser aus den Augen rausgedrückt. Die haben mich nur dreckig angelacht. Für Sie ist erstmal Endstation hier, hieß es. Es war so schlimm, was ich auch bei anderen gesehen habe, die sie auch einfach eingesperrt haben. Die kamen an, eine kam an mit dem Koffer und da haben sie, ja, sie muss ihre Strafe antreten, die ist vom Freund hergefahren worden, weil sie mal Scheiß gebaut hat vor 3 Jahren, da gab es auch einen Justizfehler. Und 3 Jahre später soll sie ihre Strafe antreten. Die kam an mit dem Koffer freundlich und die musste auch rein, ausziehen bis auf die Unterhose, Nachthemd anziehen und erstmal hinter die Glasscheibe, weil wir kennen sie ja noch nicht, heißt es. Das verstößt gegen die eigene Hausordnung, das verstößt gegen alles, was man sich vorstellen kann. Und bei mir ging es dann so weiter, dass man mich versucht hat, derart zu tyrannisieren, dass ich dann, weil die mich misshandelt haben, ich diese Leute als Arschloch bezeichnet habe, beziehungsweise denen gesagt habe, ich bin hier reingegangen und ich gehe hier auch wieder raus und wir sind uns vor der Ärztekammer und vor der Ethikkommission. Und dann haben die mich gejagt. Die wollten mir alles andrehen. Die haben mich belästigt mit einer Tablette, die ich nehmen sollte. Die habe ich nicht mehr genommen, die habe ich früher mal genommen. Das war eine Schlaftablette in Kombination, muss man die nehmen. Mit Seroquel 300, das ist eine ganz niedrige Dosis. Die Leute da drin, die schreiben alles auf. Alles, was sie wollen, um diese Leute jahrelang festhalten zu können. Die pumpen die mit Medikamente voll. Es ist ein Horror. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt und gesehen hat. Also hat es mit Gesundheit nichts zu tun? Überhaupt nichts. Es gab sogar eine, die ist aus Luxemburg da, die will sich jetzt im Sommer verlegen lassen nach Luxemburg. Die ist mehrere Jahre schon in solchen Einrichtungen. Die hat ein Medikament bekommen, was Halluzinationen fördert. Und da ist sie zum anderen Arzt und sagt, Entschuldigung, ich kriege wieder Halluzinationen. Dann hat mir ihr wieder das andere Medikament gegeben. Die wissen das teils gar nicht, die probieren aus. Dann hat einer, der hat wegen 15 Euro Käsediebstahl im Supermarkt was zu essen, was zu trinken, was zu rauchen, 15 Euro Warenwert, hat man ihn eingesperrt mit Paragraph 63 seit über einem Jahr. Und nach einem Jahr sagt der Arzt zu ihm, er hätte jetzt eine Psychose, er müsste jetzt Medikamente nehmen, sonst kommt er hier nicht mehr raus. Er sagt selber, er wird schwerst genötigt und ist jetzt auf die Schiene aufgesprungen und sagt, ja, wenn ich es nicht nehme, dann komme ich hier nicht raus. Und das nur, weil er ein Röckchen über seine Jeanshose trägt und sich als Frau ausgibt oder sagt, ich will jetzt eine Namensänderung. Der hat noch nie einen Scheiß gebaut und hat mal ihn reingesperrt, wegen 15 Euro. Und das habe ich natürlich meiner Gutachterin damals, die mich rausgeholt hat, so indirekt zwischen den Zeilen aufs Butterbrot geschmiert. Sie muss wissen, dass ich weiß, dass sie da leider mit beteiligt war, aber bei mir hat sie sich das nicht getraut. Es war eine sehr freundliche und es hat auch gut harmoniert, aber ich habe natürlich... Die wissen warum. Die wollten, am Anfang hat mir ein Arzt bei einer Visite, ich wollte diese Leute nicht mehr sprechen. Ich habe gesagt, sie lassen mich in Ruhe. Man wurde regelrecht überfallen im Zimmer per Visite, 5, 6 Leute vor einem. Man wird unterstellt, man würde Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Man würde bestimmte Dinge ablehnen, verweigern. Das wird dann in die Akte reingeschrieben. So läuft das Business. Und bei einem Gespräch sagte der Arzt zu mir, Frau Reich, wörtlich, wissen Sie, das sind so Dinge, die brennen sich im Gehirn ein. Ich brauche kein einziges Schriftstück in die Hand nehmen. So ist das eingeprägt. Der sagte zu mir, Frau Reich, Sie werden ja dann mit Paragraph 63 bei uns sein. Was passiert denn dann, wenn wir Sie behandeln müssen? Also das ist schon wieder so eine Gängelmethode, so eine psychiatrische Manipulation, so eine Verängstigung, so eine unterschwellige Einschüchterung. Ich habe ihn angeschaut und sagte zu ihm, sind Sie Richter, sind Sie Anwalt? Dann sagte er, nein, aber er muss das ja jetzt wissen. Und dann fragte er mich und hat mich ja so drohend angeschaut und beugte den Körper so vor, warum ich mir erlaubt habe, diesen ersten Gutachter abzulehnen. Da haben mich von 33 Leuten oder von 30 Leuten bestimmt 25 gewarnt und haben zu mir gesagt damals, wenn du diesen als Gutachter bekommst, dann sitzt du hier fest. Guck, dass du diesen Gutachten losbekommst. Und der Arzt bei dieser Visite gängelte mich, warum ich den abgesagt habe. Dann habe ich gesagt, das muss ich ihm gar nicht sagen und über juristische Dinge muss ich mich mit ihm auch nicht unterhalten, um wie er dazu kommt. zu sagen, ich würde mit Paragraph 63 hierbleiben. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Dann hat er mich dreckig angelacht. Dann kam der andere Arzt, der mich mal 2 Tage grundlos eingesperrt hat, weil ich den Hörer meinem Anwalt draufgeknallt habe, den ich anschließend entpflichten lassen habe. Der sagte dann, na ja, da gab es ja mal ein Eklat. Und da habe ich zu ihm gesagt, zu dem Herrn May, habe ich gesagt, wissen Sie was, das, was Sie hier gemacht haben, da haben sogar manche Pfleger den Kopf geschüttelt, das war ein absolutes No-Go. Und das, was Sie hier machen, das ist ja schon mehreren Leuten bekannt, gegen Sie laufen ja schon mehrere Strafanzeigen. Dann guckt er mich mit großen Augen an. Und dann sage ich, ich habe Ihnen schon mal gesagt, mit Ihnen möchte ich nichts mehr zu tun haben und er möchte mich bitte in Ruhe lassen. Ich fühle mich belästigt. Er hat zu mir mal gesagt, als er mich eingesperrt hat, Frau Reich, Sie schreien, Sie sind gefährlich. Die haben mich provoziert mit allen Maschen, mit allem. Einfach diese Leute ignorieren heißt dann, aha, sie hat einen psychotischen Erregungszustand, darum redet sie nicht mit uns. Und lauter so Scheiß, die lassen, die sind sowas von hirnverbrannt, diese Leute. Die sind sowas von abgebrüht und trainiert. Das ist ja schon sektenartig, das ist ja schon nicht mehr normal. Geistesgestört. Das sind für mich geistesgestörte, kriminelle Leute. Das kann man nicht mehr in Worte fassen. Wer es nicht gesehen und erlebt hat, glaubt das nicht. Und ich bin von heute auf morgen aus der Mitte meines Lebens gerissen worden mit falschen Anschuldigungen. Man hat Geschichten zusammen fantasiert, man hat mich weggesperrt. Ich war unter Schock, ich wusste gar nicht warum, selbst mein Anwalt damals nicht, weil die Staatsanwältin eine kriminelle Anklageschrift gegen mich geschrieben hat, mit falschen Angaben, die sie zuvor geliefert bekommen hat. Und man hat mich monatelang festgehalten. Und im August war es so, dass man, da gab es eine Anhörung und da wusste dann jemand, dass ich eventuell rauskomme, die Lebenspartnerin von dem Herrn Holland, der mir das eingebrockt hat. Zack, rannte sie zu ihrem Psychiater, ließ sich ein neues Attest ausstellen, sie sei nicht mehr zu stabilisieren, ihr geht so schlecht und sie wissen ja, dass es bei mir um die Freilassung geht und das müsste man verhindern. Da hat also ein fremder Psychiater, der für sie ein Gutachten geschrieben hat oder ein Attest, die haben nur ein Ziel gehabt, mich irgendwie wegzukriegen. Und das hat die Dame für ihren Lebenspartner gemacht, weil, obwohl sie betrogen ist, ihm jetzt helfen muss und das Ganze psychologisch verdrängt, dass sie betrogen worden ist, beziehungsweise natürlich weiß, es geht um seinen Arsch. Und was hat sie gemacht? Sie ging arbeiten, Vollzeit, normales Arbeitspensum steht drin und hat sich aber als nicht zu stabilisieren und krank aufschreiben lassen. Und diesen einen Arzt haben sie dann bei der Gerichtsverhandlung rausgeschmissen. Aber in der Forensik hier, ich war zuvor noch nie in Psychiatrie in meinem Leben betroffen oder sonst was. Das war eine Kindergartengeschichte, juristische Kindergartengeschichte, die immer krimineller wurde. Und ich war dann von heute auf morgen erst in Winnenden in der Psychiatrie, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, wie diese Leute ans Bett festbinden, wie den Timo, der mit 20 Jahren mit seiner jugendlichen Dummheit mal aus 30 Meter wo runtergesprungen ist und hinterher erst begriffen hat, dass das eigentlich scheiße war, was er gemacht hat, weil er hätte ja tot sein können, mit Anfang 20 in der Entwicklung. Und der war in der Psychiatrie, den habe ich kennengelernt. Und wissen Sie was, der gemacht hat einmal an einem Abend, das habe ich gar nicht mitgekriegt, das habe ich erst am nächsten Morgen gesehen, der hat nicht geschlafen, der hat seine Sonnenmilch genommen vom Aldi, hat die ganzen Fensterscheiben besprüht mit irgendwelchen Sachen. Auf der ganzen Station, da hat man sich schon fragen müssen, wo waren eigentlich die Pfleger zu der Zeit, die müssen das doch sehen, wenn sie sogar im Eingangsbereich, wenn er da rumgeschmiert hat. Wissen Sie, was sie mit dem gemacht haben? Den haben sie, glaube ich, 2 Tage ins Bett festgebunden. Ein 20-Jähriger, der in der Entwicklung ist, wissen Sie, was das für ein Trauma hinterlässt? Das hat er bei mir Trauma jetzt hinterlassen. Anstatt ihm den Putzlappen in die Hand zu drücken und zu sagen, Junge, viel Spaß beim Fensterputzen, aber du hast jetzt 2 Tage mal hier Ausgangsverbot, hat man ihn ans Bett festgebunden. Ja, was war denn der Zweck von der Geschichte? Wie lange? Ich glaube, 2 Tage war das, bis seine Mutter zu Besuch kam und gefragt hat, wo er ist. Und dann kam er raus, hat Hämatome unten an den Fußgelenken gehabt. Hören Sie, ich habe eine, die ist leicht geistig behindert gewesen. Die hat immer wieder Phasen gehabt, die hat ein schlimmes Erlebnis gehabt. Die hat Phasen gehabt, da konnte man, konnte ganz normal mit ihr reden. Aber die war traumatisiert. Die hat aber nichts gemacht. Die war nicht bösartig, gar nichts. Das war eine ganz herzliche. Die hat einmal eine Banane gestohlen. Eine Banane. Und man hat sie ans Bett festgebunden. Da gab es eine Schwester. In dem Klinikum, da haben wir gemeinschaftlich eine Beschwerde geschrieben. Da haben sie aus der Station rausgenommen. Die hat jedem gedroht, kaum war sie im Dienst. Die hat mir nicht mal ihre Dienstklamotten angehabt, hat sie sofort immer wieder den gleichen gedroht, sie würde sie wegsperren und ins Bett binden. Bis ich diese Frau so dermaßen zusammengeschrien habe, ich habe es auch dem Oberarzt gesagt, und dann kam es zur schriftlichen Beschwerde, wir haben alle unterschrieben, und dann war die Schwester aus der Station weggeräumt. Dann war die weg. Die hat sich nichts mehr getraut. Und dann haben sie sie weg. Und ich bin am 10. Mai letztes Jahr von zwei Zivilbeamten von der Polizeidirektion Waiblingen abgeholt worden. Ich kam aus der Stadt zurück, links das Getränk in der Hand, rechts die Brezel in der Hand. Ich stand im Eingangsbereich und da stand schon das ganze Pflegeteam und die zuständige Ärztin in Winnenden. Und die sagten zu mir, ja, sie müssen mich jetzt zum Richter fahren. Ich dachte, ja, ja und, was soll das jetzt? Oder hab ich gesagt, jetzt ruf hier schon mein Anwalt und mein Bruder. Rief ich da an, ja, wir sitzen schon beim Gericht. Das sage ich zu meinem Bruder und zu meinem Anwalt, dass die wohl mir Handschellen anlegen, kann mir das mal jemand erklären. Jetzt hat der eine Zivilbeamte mich angeschrien und sagt, ich muss jetzt den schwarzen Gürtel anlegen und Handschellen. Die Ärztin in der ersten Psychiatrie, die haben ja dieses ganze Spektakel auch nicht mehr nachvollziehen können. Die haben zu mir wortwörtlich gesagt, Frau Reich, wir sind fassungslos, was mit Ihnen gemacht wird. Wir würden Ihnen gern helfen, wir können nicht. Die haben mich ja rausgelassen, trotz Haftbefehl und alles. Die haben volles Vertrauen gehabt. Ich habe Gymnastik mit den Patienten gemacht. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis. Natürlich unter diesem Trauma, unter diesem Justiztrauma, da bleiben Spuren hängen, das ist ganz klar. Auf jeden Fall am 10. Mai diese zwei Justizbeamten, der eine war sowas von rabiat. Ich sagte, sind Sie eigentlich noch normal? Ich komme hier gerade aus der Stadt. Warum soll ich bitte Handschellen tragen? Ich kann auch mit der S-Bahn zum Richter fahren. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon dort. Ich hätte auch abhauen können, ich hätte mich auch vor den Zug schmelzen können. Sind Sie eigentlich noch normal, was Sie hier gerade machen? Wissen Sie, was Sie mir antun? Ja, das sei Dienstvorschrift, ich müsste das jetzt machen. Ich gucke die Ärztin an, die Ärztin hat sich auf die Couch gesetzt. Die war fassungslos, fassungslos, das ganze Pflegeteam. Dann habe ich nicht mehr lang rumdiskutiert mit ihnen, habe gesagt, Sie sind nicht ganz dicht im Kopf, habe ich gesagt, tun Sie Ihren Dienst. Legen Sie mir Ihren Gürtel an und Ihre Handschellen. Tun Sie, haben Sie mir den Gürtel angelegt und Handschellen. Haben mich dort rausgerissen, zum Richter gefahren. Natürlich durch meine eigene Stadt, an meiner Grundschule vorbei, an meiner Polizeidirektion vorbei, die Bahnhofstraße hoch, haben mich aus dem Auto rausgeholt. Die Leute haben natürlich geglotzt, oh, da kommt eine in Handschellen an. Was ist das denn für eine in meiner eigenen Stadt? Ich komme zu dem Richter rein, mein Anwalt sitzt schon da. Und dann habe ich heulen angefangen und habe meinen Anwalt angeschrien, warum hat er es so weit kommen lassen? Warum hat er nichts unterbunden? Warum hat er die Strafanzeige gegen den Herrn Holland jetzt nicht endlich geschrieben? Warum tut er mir das an? Und warum Handschellen? Dann haben sie die Handschellen abgenommen. Ich saß beim Richter drin. Mein Anwalt saß hinter mir. Und da fing an, diese Anklageschrift vorzulesen. Und plötzlich fiel das Wort Morddrohung und eventuelle Geiselnahme. Und als diese zwei Worte gefallen sind, habe ich das ganze Amtsgericht zusammengeschrien. Ich habe nur noch geheult und rumgeschrien und habe gesagt, was darf dieser Mensch sich noch erlauben? Wer hat diese Anklageschrift geschrieben? Was nimmt sich diese Staatsanwältin raus? Krimineller geht's ja gar nicht. Das war ein derartiges Trauma. Ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Die konnten nichts mehr mit mir anfangen. Der hat abgebrochen, der Richter. Mein Anwalt hat sich aus dem Staub gemacht. Mein Bruder hat mich noch begleitet, die haben mich in Einzeltransport, in so einen kleinen Krankentransport eingeliefert. Mein Bruder arbeitet ja selber in so einer Einrichtung in Ludwigsburg auf dem Hohen Asberg. Die haben mich da rein verfrachtet. Mein Bruder sagte zu mir, Jeanette, es wird alles gut, mach dir keine Sorgen. Geh da jetzt hin und er wird mich besuchen kommen. Ich habe bloß noch geheult. Ich habe Angst gehabt. Die Polizei fuhr mit Zivilbeamten, diese zwei fuhren da mit dem Auto irgendwie voraus oder hinterher. Ich lag mit einer Pflegerin und so einer Sanitäterin im kleinen Krankenwagen drin. Es kam die Höllenfahrt. Der Albtraum ging los von Winnenden nach Ravensburg-Weißenau in fast 3 Stunden. Jetzt muss ich kurz unterbrechen. Wann bin ich dort angekommen? Ich wusste überhaupt nicht, was mir geschieht. Ich kam da an, wurde in diesen Empfangsraum reingebeten. Die Sanitäterin, die war auch unter Schock und wünschte mir noch alles Gute und sagt, es wird alles gut für Sie, machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Bruder kommt Sie bald besuchen. Und ich saß auf Stuhl und habe einfach nur geheult wie jetzt und habe gesagt, sie möchten mich bitte in Ruhe lassen, ich kann jetzt nicht sprechen. Und dann nahm er die Tasche aus der Hand, man ging durch meine Dokumente, durch meinen Geldbeutel. Die eine Frau, die Frau Herzog, sagte zu mir, ich will den Adidas-Pullover tragen. Ich sagte, ja und? Ist es hier verboten? Ich wusste gar nicht, was ich für Leute vor mir habe. Und ich habe einfach nur geheult wie jetzt. Und dann plötzlich, und es ist wie zuvor in der Psychiatrie, mir passiert, kein Arzt hat es jemals bei mir in Erwägung gezogen oder jemals über mich diese Gedanken in Erwägung gezogen. Plötzlich schnappen die mich und tragen mich und dann habe ich angefangen zu schreien, sie sollen mich in Ruhe lassen, was das soll. Warum soll ich mich einfach jetzt in Ruhe lassen und nachher mit mir sprechen? Und dann haben sie mich auf den Boden auf eine Gummimatratze geschmissen und haben mich gezwungen, ich müsste eine blaue Hose anziehen. Ich habe die Hose hier, ich habe die mitgenommen. Und ich habe gesagt, nee, was das soll, die sollen mich nicht anfassen, die sollen mich in Ruhe lassen. Und dann hat sich der Libanese, der Pfleger, der Herr El Halak, mit dem kompletten Körpergewicht auf meinen Brustkorb gesetzt und hat mir die blaue Hose aufs Gesicht gedrückt, wenn ich geschrien habe. Und es war wie eine Vergewaltigung, die haben mir die Hose vom Leib gerissen, den BH vom Leib gerissen. Die haben mich runtergedrückt und haben mir die Kleider vom Leib gerissen. Und dann habe ich den Intimbereich angefasst und haben an meine Hose, an meine Unterhose rumgezerrt. Und dann haben sie von mir abgelassen und haben die Hose hingeschmissen. Und der Herr Inhalat hat mir zweimal die blaue Hose aufs Gesicht gedrückt. Ich habe fast keine Luft mehr gekriegt. Meine Bronchien, das war ja wegen dem Heulen so wie jetzt sowieso schon zu. Ich war ja den ganzen Tag unter Schock und 3 Stunden im Auto. Und dann lag ich da drin in so einer Minizelle auf der Gummimatte. Die sind dann raus, haben mir ein Wasser hingestellt. Die Sonne schien rein, ich lag in der prallen Sonne und dann habe ich nur noch geschrien und habe dann gesagt, ich werde der Tat entkommen, wenn ich draußen bin, ich werde sie nicht mehr loslassen, ich werde sie jagen, ich werde sie anzeigen, nur die Ärzte kann man vor die Ethikkommission ziehen. Und dann lag ich da in der prallen Sonne und ich habe gesagt, ich brauche sofort mein Blutdruckmittel. Die haben mich nur angelacht, ich müsste warten, bis irgendein Arzt kommt. Ich würde nichts bekommen, da habe ich gesagt, sie gefährden meine Gesundheit, ich brauche sofort mein Blutdruckmittel. Ich habe hohen Blutdruck und ich kriege Herzrasen. Die haben mich nur ausgelacht und haben mich da drin gelassen, stundenlang mit ein bisschen Wasser. Und irgendwann kam dann der Arzt. Und so ein Pfleger und ist um die Leute. Und die wollten mich beraten. Ich habe gesagt, lassen Sie mich bloß in Ruhe, wenn Sie mich anfassen und mir was gegen meinen Willen geben, werde ich dafür sorgen, dass Ihnen die Arztzulassung gezogen wird. Das ist im ganzen Leben noch nicht passiert. Nicht mal meine Ärztin, die mich nur monatelang betreut hat und mein Professor. Und dann war ich da drin. Und dann holte man mich 2 Tage später da raus, Mittag, bot mir eine Apfelsaftschorle an. Jetzt zittert wieder meine Hand, während ich mit ihm telefoniert, seit ich misshandelt worden bin. Fängt dann, wenn ich drüber rede, meine rechte Hand an zu zittern, da wackelt alles. Jetzt muss ich das Telefon in die andere Hand nehmen. Und dann hat man mich rausgeholt. Und da drin hängen überall, das ist anders als in der Forensik in Berlin, da hängen dann die Kameras, man wird beobachtet. Dann kam der Arzt, der Herr, mir fällt der Name gerade nicht ein, ich muss nachgucken, weil ich jetzt gerade einen Blackout habe. Der Herr Eckert heißt der. Der Herr Eckert ist dort zuständig, der schreibt schlechte Gutachten über Leute. Einen hat er auch dort als Patienten vor dem Gericht mit allem bezichtigt, als Stationsarzt, weil er ihn festnageln wollte. Und der Richter hat ihn in allen Punkten freigesprochen. Das war der Olaf Stemirkaya aus Hechingen. Der hatte 3, 4 Gerichtsverhandlungen. Und der Stationsarzt, der Eckert, der dort arbeitet, der hat ihn alles genannt vor Gericht. Und der Richter war Gott sei Dank so intelligent und hat das Spiel durchschaut und hat den Olaf damals in allen Punkten freigesprochen. Und der Eckert wollte ihn festbunkern mit 63. Und der Eckert, der Stationsarzt, das ist ein ganz dringlicher, mieser Arzt, der ist ein frustrierter, geschiedener, was weiß ich, was es ist. Der sitzt den ganzen Tag im Büro, der da eine dreckige Ausstrahlung, Kinder sich von A bis Z. Und da ich natürlich denen, nachdem die mich misshandelt haben, mit den Leuten nichts mehr zu tun haben wollte, gab es natürlich heftige Diskussionen und Krieg auch vor den anderen. Und hat gesagt, noch einmal, und ich werde sie in die Rechenschaft ziehen. Dann hat man versucht, mir Medikamente anzudrehen, man hat versucht, mir zu untersagen, eine Tablette zu teilen. Das war einfach eine Schlaftablette mit einer niedrigen Dosis von Seroquel, das hatte ich vom ersten Krankenhaus bekommen, da hatte aber ich danach gefragt, dass ich mal schlafen kann. Mehr war das nicht, also ich hatte nie irgendwelche psychiatrischen Medikamente, aber man versuchte mir das anzudrehen und versuchte mich damit zu bedrohen und ich habe gesagt, einmal fassen Sie meinen Körper an, einmal, und das war das letzte Mal. Man hat mich dann in Ruhe gelassen mit dem, aber man hat mich anderweitig tyrannisiert und hat immer wieder versucht. Naja, auf jeden Fall war das dann in Weißenau so, dass gleich am nächsten Tag, dann ein, zwei, drei Tage später, der Dr. Ector zu mir gesagt hat, ja, ich soll da jetzt arbeiten gehen in so einer Werkstatt, die machen so Fließbandarbeiten, die haben Aufträge von außen, kriegen da Geld und setzen die Leute, die dort eingewiesen sind, in Paragraph 63, die sagen dann, man muss da arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich mache das nicht, ich darf nicht arbeiten, ich kriege noch Krankengeld, es tut mir nicht gut, diese Jobs habe ich früher im Studentenleben gemacht und ich fühle mich nicht der Lage zu, außerdem möchte ich nicht mit diesen dummen Deppen hier rumstehen und auch nicht eingeraucht werden, weil die alle geraucht haben und so weiter. Und ich habe gesagt, ich mache die Arbeit nicht, was das soll und wie er dazu kommt, mich zu zwingen, ich soll diese Arbeit machen. Und die hat alles nicht interessiert, was war. Dann ging es los, man hat mich nicht rausgelassen, ich durfte keinen Sport machen. Ich habe gesagt, ich muss Sport machen, aus gesundheitlichen Gründen. Außerdem kriege ich sonst eine Verstopfung und so weiter. Nein, ich darf keinen Sport machen, wenn ich nicht arbeite, dann darf ich auch keinen Sport machen und darf nicht raus. Dann hat man mich in so eine Beschäftigungstherapie geschickt zum Basteln. Das ging dann gut, der Therapeut war wirklich in Ordnung. Das war für mich auch wirklich Ablenkung und eine Erlösung, dass ich da draußen bin aus dem einen Gebäude. Aber Sport durfte ich nicht machen. Dann hat man mir für untersagt, mittags, als die andere ihr Programm hatten, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht, hat man mich dann gegängelt, ich durfte nicht in mein Zimmer, das hat man abgeschlossen. Man hat dann also geguckt, dass ich im Aufenthaltsraum sitze, wo die Kamera hängt, dass man mich beobachten kann. Es war so schlimm. Einen, der hat sich mit mir gut unterhalten, der hat Gedichte geschrieben. Der fragt sich nicht, was der gemacht hat und was ihm vorgeworfen wurde, aber der war sowas von... Es war so ein herzlicher Mensch, der hat Gedichte geschrieben, etc. Plötzlich haben sie den Medikamente vollgepumpt. Der hat mir noch einen Brief geschrieben an meinen Bruder, die Post habe ich, und habe auch noch seine Gedichte, dass sie ihn jetzt plötzlich auf Seroquel 800 oder 900 hochgesetzt haben, von heute auf morgen ohne Grund. Man hat ihn dann plötzlich, der hat sich mit mir immer gut unterhalten, plötzlich hat man ihn eingesperrt, dass er keinen Kontakt mehr mit mir haben konnte. Keiner wusste warum. Ich fühlte mich von ihm nicht belästigt. Plötzlich hat man eingesperrt, nur noch unter Aufsicht. Man ist wirklich Schritt für Schritt ihm hinterhergelaufen. Was er macht, mit wem er redet, hat ihn eine Stunde rausgelassen, hat ihn wieder weggesperrt. Das war so grausam, ohne dass der was gemacht hat. Ohne dass der was gemacht hat und hat ihn unter Medikamente gesetzt. Ich habe sowas zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland sowas gibt. Ich schäme mich wirklich, dass ich hier in Deutschland bin. Das war schlimm, Wind. Und am 22. Juni hieß es dann, okay, ich werde verfrachtet nach Berlin. Mein Bruder hatte mich einen Tag zuvor besucht und hat sich beschwert, weil ich ihn nicht reden lassen habe, weil ich natürlich aufgeregt war und alles loswerden musste. Und morgens um 5 Uhr ging dann diese Fahrt los im Einzeltransport nach Berlin mit einer jungen Pflegerin, mit der ich mich gut verstanden habe. Die halt auch einen Job macht, aber mit der ging es gut und mit dem anderen. Und den Arztbericht, den Entlassungsbericht, hat der Arzt nicht rausgerichtet und die Pfleger, die haben gesagt, ja, den gibt es nur über den Chefarzt und ich müsste warten, bis der Chefarzt da ist, beziehungsweise mein Bruder. Dann hat man den Entlassungsbericht nicht rausgerückt. So, den habe ich jetzt in den Akten vorgefunden. Und als sie mich dann verfrachtet haben, müssen Sie sich mal vorstellen, so bin ich gymnastiert worden. Hat man mich im Einzeltransport nach Berlin gefahren und es gab mehrere Stopps. Und beim ersten oder beim zweiten Stopp an der Tankstelle war pure Zufall, treffe ich jemanden, eine Frau, die ich kannte von den Fußball-Weltmeisterschaften, die mit mir Volunteer war hier, die Kleiderausgabe gemacht hat und die mich kannte. Und ich habe den per Zufall dort getroffen, weil wir aufs Klo gehen wollten. Und ich stand da mit Handschellen, mit Pullover drüber und den zwei Leuten hinter mir. Es war eine Blamage. Dann habe ich gesagt, wir müssen hier sofort raus. Und dann sind wir raus und die haben mich gefragt, warum? Dann sage ich, weil ich die Frau kenne, wir sind vom Sport Freunde. Was hätte ich denn dir sagen sollen? Und dann lese ich in den Akten hinterher, was dieser Dr. Eckert und der Chefarzt noch ausgeschrieben hat als Empfehlung. Das ist so eine Hinterfotzigkeit. Die haben doch tatsächlich ausgeschrieben, man müsste mir Handschellen, sie empfehlen Handschellen, notfalls auch Fußfesseln. Das müssen sie sich mal geben. Dann komme ich hier in Berlin an. Ich habe mir nur die Handschellen angelegt, wenn ich das Auto verlassen habe auf der Fahrt nach Berlin. zwischendrin nicht. Es gab gar keinen Grund, aber der Arzt hat es aufgeschrieben und hat irgendwo aufgeschrieben, in seinem Attest oder in seinem Entlassungsbericht steht drin, Frau Reich ist gestört, Punkt. Eine bodenlose Frechheit, die hat mich verstört, die hat mir die Hölle meines Lebens bereitet. Und dann komme ich hier in Berlin an und dann heißt Frau Reich, wir zeigen Ihnen jetzt Ihr Zimmer. Und dann macht man die Tür auf und ich stehe vor einem Raum, was ich in der ersten Psychiatrie zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe. Man zeigt mir eine Schrake mit 6 oder 8 Fixierbänder dran und ich sage, was soll denn das? Wir haben das veranlasst, warum ist er nicht da rein? Und man zwang mich, ich soll mich ausziehen bis auf die Unterhose. Und ich habe den Leuten alle gedroht für das, was sie mir und den anderen angetan haben, dass ich das im Justizministerium schreiben werde und dass ich die Leute vor die Ethikkommission und vor die Ärztekammer ziehen werde. Und jetzt geht's weiter. Die wussten das. Und die Gutachterin, ich habe den ersten Gutachter abgelehnt, dann kam die Gutachterin. Und die haben natürlich intern schon gesprochen. Erst haben sie mir gedroht und haben mich eingeschüchtert. Und ich würde hierbleiben und ich sei ja krank und sie haben eine Psychose und sie sind ja paranoid und sie sind ja gefährlich und alles Mögliche. Ich noch nie habe ich so einen Schmarrn in meinem ganzen Leben zum Hören bekommen. Mein ganzes Leben verlief gut, in Anführungsstrichen. Ich musste immer arbeiten, ich habe studiert, ich war im Sport aktiv. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Scheißdreck gebaut. Oder hatte ich solche Brechschweine vor mir? Nicht mal meine Professoren an der Uni, an der Hochschule, verstehen Sie? Niemals. Und ich komme da an und werde dort gegen das Trauma weiter, wenn man mich zwang, mich auszuziehen. Was kann die Leute, wie demütigend das ist, wie schlimm das ist. Wie man mich eingeschüchtert hat, wie man mir erstmal eine Schranke zeigt, wenn ich fixiert bin. Ich wusste überhaupt nicht, warum ich da rein soll. Es gab gar keinen Grund. Ich kam freundlich an, ich war ruhig. Ich habe gesagt, warum soll ich denn da rein? Gibt es einen Grund? Ich möchte ein Zimmer, ich möchte eine Fußmatte gucken. Nein, Sie müssen da rein, das ist der Standard hier. Sie müssen das tun. Der Arzt drohte mit Medikamenten. Dann kam schon das erste Glas an. Der Pfleger mit Glas, eine Tablette drin. Ich sage, was ist denn das? Das hat der Arzt angeordnet. Dann sage ich, welche Art und was ist das für eine Tablette? Ja, das wüsste er nicht. Dann sage ich, ja gut, dann machen Sie sich mal bitte schlau. Dann kam er zurück und sagte zu mir, das sei eine Valium. Dann sage ich, wer hat denn das aufgeschrieben? Hat der Arzt? Dann sage ich, der kennt mich doch gar nicht. Wir haben uns doch noch gar nicht unterhalten. Warum soll ich denn bitte eine Valium nehmen? Sind Sie eigentlich noch normal? Ich habe gesagt, das können Sie wieder mitnehmen und in die Mülltonne schmeißen. So ging das die ganze Zeit. Und dann war die Gutachterin da, hat mich da rausgeholt. Beziehungsweise hat das Gericht zwischendrin mal angerufen. Im August gab es eine Anhörung und die Staatsanwältin hat es doch tatsächlich fertig gebracht. Das war ein Zug von der Richterin. Das war der einzig gute Zug, den sie gemacht hat. Das muss sie hier gut heißen. Es ging darum, dass ich vor den Verhandlungen entlassen werde, weil es gab gar keinen Grund, mich festzuhalten. Dann hat die Staatsanwältin ans Gericht geschrieben, es gab eine Anhörung, ich war dort, die haben sich unterhalten, bis ich dann am Schluss gesagt habe, Entschuldigung, darf ich ja eigentlich auch mal was sagen. Dann hat die Staatsanwältin hat aufgeschrieben, der Richterin, wenn die gedenken, mich vorher rauszulassen, dass sie dann sofort einen neuen Haftbefehl gegen mich entlassen wird. Das müssen sie mal geben, keiner wusste warum. Dann haben die mich weiter verstärkt und haben dann natürlich gewartet, bis ein Gutachten gemacht wird. Dann habe ich den Gutachter abgelehnt, dann kam es zur Gutachterin und die hat mich dann mit rausgeholt, muss ich sagen. Die hat aber früher dort selber gearbeitet. Die weiß, wie die Hase laufen und die tut die eine Seite vom Gutachten spinnen, was sie schreibt, und das andere ist so wieder ein bisschen, da merkt man, naja, sie schützt ein bisschen die Leute dort, weil sie halt dort ihr Geld verdienen vermutlich, was weiß ich. Eigentlich eine ganz nette, aber sie hat halt bei mir gemerkt, da geht's nicht so und ich habe mich gut mit ihr unterhalten. Aber es war eine Frechheit. So, und dann kam in die Gerichtsverhandlungen. Und dann im Dezember der Komplettzusammenbruch bei Vivantes. Da war es dann so, dass sie mich aufgefunden haben, die Herzdruckmassage durchgeführt haben. Ja, und die haben mich mit den Medikamenten vollgepumpt, also nicht mit Psychopharmaka, sondern ich lag ja auf der Inneren, sondern mit Infusionen und Kreislauf stabilisieren und fragen sie mich dann was alles und gegen meine allergische Reaktion und Blutdruck und so weiter. Ja, ich war bewusstlos. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich werde aufgefunden, was die für eine Aktion da betrieben haben. Wenn die mich nicht gefunden hätten oder wenn das zu Hause passiert wäre, wäre ich ja tot. Aber die haben es nicht für nötig gehalten, mich sofort im bewusstlosen Zustand auf eine andere Innere, auf die Neurologie zu verlegen, um zu gucken, ob ich irgendwie einen Hirnschlag habe oder was da los ist. Die haben halt ein EKG gemacht und haben irgendwann habe ich gehört, dass ich angesprochen werde, als ich wieder zu mir kam. Ja, die haben mich aber nicht sofort am nächsten Tag oder am gleichen Tag als EEG angeschlossen, um zu gucken, ob ich einen Schlaganfall habe oder einfach zu testen, was das war. Sondern die haben gar nichts gemacht, die haben nur ein EKG gemacht. Und ich lag dann auch im Krankenhaus und bin gegangen und bin dann wieder zu meiner Ärztin, die dann 4, 6 Wochen später erst ein EEG machte, um zu gucken, ob ich Epilepsie hätte. Weil der nächste Tag war dann so, dass der Oberarzt plötzlich vor mir stand. Ich hatte erstmal Angst, weil seit ich misshandelt worden bin, habe ich auch Angst vor gewissen Ärzten oder überhaupt, wenn mich jemand anfasst, kriege ich die Krise, außer aus meinem Freundeskreis. Und dann sagte der zu mir, Frau Reich, haben Sie Epilepsie? Dann sage ich, ich habe in meinem Leben noch keine Epilepsie gehabt, aber der Stress, den ich erlebt habe, führt dazu, dass man irgendwann zusammenbricht. Also ganz viel übler Stress kann dazu führen, dass man einen epileptischen Anfall bekommt. Das habe ich da drin, wo ich eingesperrt war, auch erlebt bei einer Frau. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe noch nie Epilepsie gehabt. Und warum haben Sie mich nicht sofort auf die andere Station verlegt? Und warum haben Sie es denn jetzt bis jetzt noch nicht untersucht? Dann sagte er zu mir, das ist eine andere Station und es ist schwierig, einen Termin zu bekommen. Da habe ich gesagt, ach so, ja, und wenn ich jetzt einen Schlaganfall gehabt hätte? Das war alles. Der ging dann wieder. So, und Wochen später hat dann meine Ärztin ein EEG gemacht und natürlich war es keine Epilepsie, das war der Komplettzusammenbruch. Alles, was ich erlitten habe, ich habe ja wirklich gelitten. Mein Psychiater, mein Professor, der damals das erste Gutachten über mich geschrieben hat, der hat mich zweimal dort besucht, der hat auch gesehen, wie ich gelitten habe. Ich konnte nicht mehr. Und als ich dann entlassen worden bin, mittags am 2. November, mittags um 2:30 kam das Fax von der Richterin, sofortige Entlassung, bin ich natürlich nach Hause. Verstehen Sie, das können Sie gar nicht verarbeiten. Da werden Sie aus dem Leben gerissen, werden eingesperrt, dann werden Sie entlassen. Hier Ihre Taschen, verscheißen Sie sich nicht, auf Wiedersehen. Und dann stehe ich in meiner Wohnung und bin erstmal fast, ich habe es ja bis heute nicht, verstehen Sie, das ist was, das werde ich mit ins Grab mitschleppen. Ich muss irgendwie lernen, damit umzugehen. Ja, haben Sie mal irgendwann im Leben etwas Schlimmeres erlebt? Nein, noch gar nie. Noch gar nie in meinem Leben. Ich war auch noch nie in so einer juristischen, ich habe noch nie was mit Gerichten oder sonst was am Hut gehabt, außer einen Arbeitsrechtsstreit, den ich gewonnen habe, außer eine Hausmitbewohnerin, die mir platt gemacht haben einmal. Ich hatte noch nie irgendwelche Differenzen mit der Justiz oder sonst was. Ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich war das 10. Kind einer Familie. Ich musste immer arbeiten. Ich habe mir mein Studium selber finanziert. Ich war im Ausland an der Schule tätig. Ich habe in Südafrika gelebt, ich war in den USA, habe dort gelebt, ich habe in Kanada gearbeitet und gelebt. Und ich habe noch nie in einem Leben irgendein Problem gehabt. Und das habe ich alles nur diesem Menschen zu verdanken, der in Spandau als Arzt tätig ist und mich jetzt bezichtigt. Und mir versucht man das jetzt auszureden. Ich hätte jetzt irgendwelche Wahnvorstellungen und ich würde den Scheiß rumerzählen. Es war so, letztes Jahr, als diese zwei Polizisten in meiner Wohnung waren, die wollten ja nichts von mir, die wollten nur diese SMS, die ich an meinen Professor geschrieben habe, wollten die abschreiben. Dann sind die gegangen. Ich bin aber abends noch zum Ivantes-Klinikum, letztes Jahr am 6. März. Und genau der Arzt, der jetzt dieses Betreuungsverfahren im Auftrag seines Vorgesetzten eingeleitet hat, genau der schreibt jetzt völlig andere Sachen als das, was er letztes Jahr aufgeschrieben hat, beziehungsweise macht es. Weil letzte Woche war es so, ich bin in die Tagesklinik, mir ging es montags nicht gut, ich habe geheult, es kam wieder so eine Phase, wo diese Bilder hochkamen. Und ich sagte einfach zu dieser jungen Psychologin, Anfang 20, Mitte 20, ich kann gerade nicht reden und es ist nett, aber ich muss jetzt was machen und habe dann Sport gemacht und habe mich beschäftigt. Und meine zuständige Psychologin, die Frau Schwerin, die war gar nicht im Haus. Das habe ich erfahren, wenn ich nach ihr gefragt habe. Weil ich wollte mit ihr einen Termin vereinbaren und dachte eigentlich, nachdem ich jetzt auch viel Schlechtes über die Dame gehört habe, interessiert mich nicht. Ich gucke, dass es mir gut geht und dass ich mit ihr klarkomme. Und ich hatte eigentlich ein positives Gefühl. Bis auf das, dass sie mich am Anfang gegängelt hat und gedrängt hat, ich müsste ihr irgendwelche Unterlagen bringen und sie braucht alle Unterlagen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil sie sonst befangen ist. Und sie kann gern das Gutachten von dem Professor Philipp haben. Und meine Ärztin hat ja auch auf den Zettel geschrieben, Burnout. Aber das andere habe ich nicht und das kriegt sie auch nicht, weil juristische Dinge gehen hier nicht auf den Tisch. Was ist denn zurzeit los? Gibt es zurzeit noch irgendeine Bedrohung? Wie bitte? Ob es zurzeit noch eine Bedrohung gibt? Ja, wissen Sie, heute war die Bedrohung für mich diese, dass heute früh eben plötzlich zwei fremde Personen vor meiner Haustür stehen und sagten, Sie seien eine Nervenärztin, Sie hat den Auftrag, mich zu begutachten. Da gäbe es einen Beschluss vom Amtsgericht Spandau, dass ich unter Betreuung gestellt werde oder unter Betreuung bin. Da habe ich gesagt, wie bitte? Wer hat Sie beauftragt? Mir liegt schriftlich gar nichts vor. Sie wollte mir das Dokument gar nicht zeigen und wollte meine Wohnung betreten. Da habe ich gesagt, Moment mal. Dann habe ich meinen Schwager sofort angerufen. Der hat gleich gesagt, ich schicke es gleich wieder weg. Ja, es war so. Grund von diesem ist das. Letzten Dienstag gehe ich zur Tagesklinik. Ich wollte den Termin mit meiner Psychologin ausmachen. Die war ja montags nicht da. Also dachte ich, okay, dienstags gehe ich hin. Versuche ein Gespräch mit ihr zu terminieren. Plötzlich hieß es ja, der Professor Bräunig vom Vivantes Spandau möchte mit Ihnen sprechen. Ich sagte, was will denn der von mir? So, und jetzt hat sich meine Vermutung bestätigt. Ich wurde zum Gespräch zitiert mit der Psychologin zu diesem Professor Bräunig, der Chefarzt Vivantes Klinik um Spandau. Und der gängelte mich und sagte zu mir, warum sind Sie hier? Was ist passiert? Dann habe ich gesagt, das und das ist vorgefallen. Ich habe halt Ängste, ich verlasse mein Haus nicht mehr und ich möchte hier ein bisschen Tagesstruktur einüben. Ja, das können Sie doch auch ambulant machen. Er hat einen richtig giftigen Ton an den Tag gelegt. Ich wusste überhaupt nicht, was der von mir will, wer das Gespräch initiiert hat. Ich war es nicht und das habe ich ihm dann auch deutlich gemacht, indem ich ihn fragte, wer hat denn das hier initiiert und was das soll. Ja, so macht man das in der Psychiatrie. Ja, haben Sie denn Familie? Aha, Sie haben keine Familie mehr. Haben Sie Streit in der Gruppe? Sind Sie aggressiv? Hat Ihnen mal jemand gesagt, dass Sie aggressiv sind? Da habe ich gesagt, sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Sie kennen mich doch gar nicht, Sie wissen doch gar nicht, was passiert ist. Ja, Sie waren eingesperrt in der Forensik. Wann waren Sie in der Forensik? Wie lange waren Sie in der Forensik? Stehen Sie unter Betreuung? Sind Sie auf Bewährung? Was? Man hat Sie einfach gehen lassen ohne Bewährung bzw. ohne Betreuung? Das sage ich ja. Erstens geht Sie das nichts an und zum Zweiten, ja, ich lebe ein ganz normales Leben und versuche gerade wieder mein Leben auf die Reihe zu bekommen, dass ich wieder arbeiten gehen kann und hoffe mir hier eigentlich auf ein bisschen psychologische Unterstützung und ein bisschen Hilfestellung. Dann guckt er mich an, ja, Sie haben doch vorhin gesagt, dass Sie sich nicht psychiatrisieren lassen wollen. Warum sind Sie denn dann hier? Sage ich, hören Sie mal, wie reden Sie mit mir? Was soll das? Ja, das können Sie doch auch ambulant machen. Sie können doch auch ambulant sich einen Psychologen suchen. Da sage ich, Entschuldigung, ich war hier übrigens im Dezember auch eine Woche bewusstlos. Ich war hier auf der Station und bewusstlos, auch hier in der Klinik, auf der anderen Station. Ist Ihnen das bekannt? Und so weiter, ne? Es ging also weiter. Ich saß da wie beim Stasi-Verhör. Er wollte nicht wissen, was eigentlich Sache war, sondern er wollte nur wissen, wie lange ich in der Forensik war. Er wollte wissen, und dann war es der Knackpunkt, er sagte zu mir, aha, man hat sie also rausgehen lassen, es kann doch nicht sein, dass man sie einfach rausgehen lassen hat, wie kann denn das sein, sie sind doch gefährlich. Dann sage ich, wie bitte? Ich habe gesagt, es gab ein Gutachten, es gab Verhandlungen und des Weiteren, dass ich mir das verbiete, was er da zu mir sagt. Unverschämtheit. So, dann sagte er zu mir, ja, sind sie denn jetzt unter Betreuung oder nicht? Da habe ich ihn anguckt, habe ich gesagt, nee, und ich brauche auch keinen Betreuer. Was das soll? Dann kam das mit meinem Professor, der am Anfang ein Gutachten über mich geschrieben hat. Er sagte zu mir, wer ist denn der Professor Philipp? Das sage ich, Entschuldigung. Es ist ein Professor, den ich mir zu Rate gezogen habe, der den Fall von Anfang an kennt. Und ja, der wohnt doch gar nicht in Berlin. Das sage ich, selbstverständlich wohnt er in Berlin. Nein, der wohnt nicht in Berlin, den kenne ich zufällig. Dann sage ich, selbstverständlich wohnt der in Berlin. Und habe ich zu ihm gesagt, Sie kennen ihn nicht oder irgendwie. Ich habe ihn nur angelächelt, weil ich wusste, das war nur eine Falle. Dann sage ich, was das soll. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, der hat gerade eine Operation gehabt, dem geht es nicht so gut. Und ich habe ihn zum letzten Mal beim Landgericht gesehen, was das soll. Ja, wann waren Sie in der Forensik? Dann ging es wieder auf die Forensik. Er hat auf mir rumgehackt, er hat mich nicht ausreden lassen, dass ich dann irgendwann zu ihm gesagt habe, wissen Sie, Sie lassen mich nicht ausreden. Und das kotzt mich an, was das soll. Ja, wir können später darüber reden, was Sie gemacht haben. Schon dieses Suggerieren, schon wieder dieser Vorwurf, was ich gemacht habe. Und dann war der Abschlusssatz, das war vielleicht 10 Minuten, 12 Minuten das Gespräch, sagte er wortwörtlich zu mir, Frau Reich, Sie sind eine gefährliche Person und wenn ich Ihnen sage, dass Sie gefährlich sind, dann sind Sie gefährlich. Ich bin dann aufgestanden, habe wortwörtlich zu ihm gesagt, es ist eine Unverschämtheit, wie Sie mit mir sprechen und ich gehe jetzt. Punkt. Und dann ginge ich ins andere Haus zurück. Ich wollte dann zu meiner Gruppe ins Gespräch mit rein. Ich wollte dann noch den Tagesablauf mitmachen. Dann bin ich aber nicht rein, weil ich die anderen nicht stören wollte. Und weil ich derart innerlich aufgewühlt war, dass ich dann meine Sachen gepackt habe, dann kam plötzlich wieder die Psychologin rein. Und dieser Psychologin habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt nach Hause. Und den Rest wird sie dann hören. Und sie sagte dann zu mir, sollen wir sie denn heute entlassen? Dann sage ich ja. Und ich vermute mal, dass sie dann auch schon gedacht hat, also entlassen, rausschmeißen für immer. Vielleicht hat sie auch gedacht, nur für den Tag. Ich habe ihr dann mittags eine E-Mail geschrieben, eine freundliche, aber eine deutliche, dass ich sowas nicht brauche. Ich brauche keinen fremden Mann, einen Psychiater, der sich vor mich hinsetzt und meint, mich zu kriminalisieren und mir unterstellt, ich sei eine gefährliche Person. Und das Ganze hatte nur diesen Zweck zum Sinn. Der wollte rausfinden, aha, der weiß, ich war eingesperrt, aha, Kollege Vivantes ruft mal an. Genau das, was Sie mir dort angedreht haben, hat jetzt der Arzt, dieser junge Oberarzt, aufgeschrieben im Auftrag von diesem Professor, der mich letzte Woche verhört hat, einen Scheiß aufgeschrieben. Und weil der mich letzte Woche verhört hat und nicht verstehen konnte, dass ich also entlassen wurde ohne Betreuung, hat er jetzt angezettelt, mit diesem Arzt ans Gericht zu schreiben, nachdem ich gegangen bin, und dorthin zu schreiben, dass sie also empfehlen, ich müsste also unter Betreuung gestellt werden, notfalls auch psychiatrisch untergebracht werden. Ich hätte da plötzlich Wahngebäude mit Liebeswahn, Verschwörungs- und Bedrohungsideen, steht hier auf dem Papier, sowie der wahnhaften Überzeugung, überall misshandelt und falsch behandelt worden zu sein. Haben Sie das denn im Computer? Können Sie mir das zusenden? Das kann ich Ihnen faxen. Ich habe das mir heute beim Gericht ausdrucken lassen, weil das Gericht hat, die Frau heute früh hat mir behauptet vor der Haustür, ich hätte ja Post bekommen. Da sage ich, nee, das stimmt nicht. Ich werde hier gerade überrumpelt und gelingt. Ich möchte das Schriftstück sehen. Sie hat mir das nicht gegeben. Sie hat ihre Mappe nur kurz aufgemacht und die Mappe ist sofort wieder weggesteckt. Dann habe ich sie weggeschickt nach einer kurzen Diskussion. Am Telefon war mein Schwager. Und dann bin ich direkt zu dem Richter Beermann am Amtsgericht Spandau gefahren und habe ihn gefragt, was das soll, wer das veranlasst hat und jetzt was. Möchte ich nur das Aktenzeichen haben. Wie bitte? Das Aktenzeichen. Das jetzt, das aktuelle, das ist hier nur, Moment, ich muss gucken, ich habe hier Amtsgericht Spandau Aktenzeichen, Geschäftsnummer 51, dann römisch X, römisch 5, so ein V, dann so zwei Striche und dann ein großes R, 86. 84-13. Da steht also Amtsgericht Spandau Beschluss in dem Betreuungsverfahren für Frau Jeanette Reich. Jetzt, was haben die gemacht? Ich bin von der Tagesklinik gegangen. Ich bin direkt zu meiner Ärztin, zur Psychiaterin, zur Neurologin, habe der geschildert, was da vor einer halben Stunde passiert ist, was der zu mir gesagt hat und dass ich dort nicht mehr hingehen werde. Und das war jetzt ein interner Rückschlag. Und ich habe am Anfang schon bezweifelt, wenn ich zu Vivantes zurückgehe und dort die Tagesklinik mache, dass ich vermute, dass intern dann das Rad zurückgeschraubt wird. Ja, was steht denn in diesem Beschluss drin? Was ist passiert? Was steht denn in dem Beschluss drin? Das kann ich Ihnen vorlesen. Nein, nein, nur als Ergebnis. Ha! Ich verstehe Sie. Ich weiß es ja selber nicht. Die haben den sozialpsychiatrischen Dienst in Spandau beauftragt, mit 12 Punkten. Es soll ein Sachverständigengutachten zu folgenden Fragen eingeholt werden. Also die wollen jetzt wieder eine fremde Frau mir vor die Nase setzen. Ja, alles klar. Waren Sie mal in Berlin beim Werner-Fuß-Zentrum? Wo? Werner-Fuß-Zentrum. Ich verstehe Sie schlecht. Werner was? Werner-Fuß. Wie Füße. Wie Fuß, wie Hände. Nee, kenne ich nicht. Was ist das? Ja, die kümmern sich um Psychiatriegeschädigte. Ja, mein Schwager hat mir heute eine andere Sache gegeben, denn hier habe ich schon eine E-Mail aufgeschrieben, und zwar Bündnis gegen Folter oder sowas. Ja, das ist was ganz Neues. Bündnis gegen die Folter in der Psychiatrie, aber das weiß auch das Werner-Fuß-Zentrum ganz genau. Sie brauchen bloß in der Google-Suchmaschine gucken, das finden Sie in Berlin, und auch noch einen anderen Verein, der müsste wohl heißen Psychiatrie-Erfahrene. Ja. Gehen Sie erstmal zum Werner-Fuß-Zentrum und erkundigen Sie sich dort. Gleich morgen. Aber verstehen Sie, ich habe dann mal Anwältin angerufen. Sie schrieb mir nur eine E-Mail zurück. Ach, das sei ja nicht Ihr Gebiet, nicht Ihr Spezialgebiet, und ich möchte mich dann da und da vielleicht hinwenden. Also sie blockt ab, obwohl sie das eigentlich als Anwältin, die meinen Fall jetzt hatte, ablocken könnte. Dann habe ich diese Gutachterin, die mich rausgeholt hat aus der Forensik, habe ich jetzt auch mit angeschrieben, die Frau Dr. Tschüling-Girov. Ich bin ja mal gespannt, ob die antwortet. Ich habe ja auch aufs Handy gesprochen, ich habe keine Nachricht bekommen. Aber faktisch jetzt das, was hier jetzt ablief, war das, der Professor verhörte mich letzte Woche und da steht dann doch tatsächlich drin, intern, sie hätten da irgendwelche Informationen bekommen, steht drin, ich hätte also ein Medikament bekommen und darunter hätte ich mich deutlich besser gefühlt und ich hätte es dann rasch wieder abgesetzt. Quetiapin, stimmt gar nicht, das habe ich nie genommen. Und da steht drin, fremd, das müssen Sie sich mal geben, fremdanamnestisch, also als Fremdanamnese, ist zu erfahren, dass es der Betroffenen unter einer zeitweiligen medikamentösen Behandlung mit diesem Medikament Quetiapin deutlich besser gegangen sei, die Betroffene jedoch rasch wieder abgesetzt hatte. Zuletzt hatte die Betroffene jegliche psychiatrische und medikamentöse Behandlung abgelehnt. Wir halten daher die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für die Aufgabenkreise Gesundheitssorge und Aufenthaltsbestimmung für dringend erforderlich, damit die Betroffene sobald wie möglich einer psychiatrischen Behandlung, gegebenenfalls auch nach Unterbringung gemäß § 1906 BGB zugeführt werden kann. Wer hat das geschrieben? Tja, das war der Dr. Pauli vom Vivantes Klinikum Spandau. Da gab es zweimal eine ganz kurze Arztvisite und das hat der im Auftrag gemacht, weil sein Vorgesetzter, der Chefarzt, dieser Dr. Bräunig, intern natürlich sich von der Vivantes Forensik die Akten hat zukommen lassen, die haben meine Sachen irgendwie falsch weitergegeben oder irgendwelche Infos natürlich falsch weitergegeben, weil die wissen, dass ich sie anzeigen will. Haben Sie... Und das haben die jetzt reingeschrieben. Immer und deswegen haben die dieses... Kurzfassen. ...einer Eilbetreuung haben die das angeregt. Ja, kurzfassen. Also der Mann hat eine Betreuung angeregt. Frage, wollen Sie ihn anzeigen? Ja, selbstverständlich. Und dritte Frage, suchen Sie Leute, die Sie dabei unterstützen? Ja klar, das wäre mir hilfreich, das wäre es mir ja gar nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn Sie die Möglichkeit haben, irgendwie... Nein, ich kann nicht nach Berlin kommen, aber ich kann von hier aus was machen. Dazu muss ich aber Ihren Fall veröffentlichen. Ja bitte, bitte, nur das schützt mich. Ja sicher. Ich bin gehetzt gejagt, ich bin gerade mittendrin, ich habe wieder Einladungen bekommen für Sportveranstaltungen, ja. Auch für den Hamburg-Marathon, auch für eine Vernissage hier von einem Bekannten, der aus Baden-Württemberg... Können Sie denn Berlin verlassen? Ja, jetzt kommt's besser. Jetzt passen Sie mal auf, was Sie da geschrieben haben. Nee, was die mir reindrücken wollen. Die wollen mich zurückholen. Es läuft ja so in der Forensik ab. Hier ist es ja so. Die Leute werden jahrelang festgehalten und kaputt gemacht. Man nimmt ihnen ihr ganzes Leben. Dann macht Vivantes eins. Und das wissen die, dass ich das durchschaut habe, dieses ganze dreckige Geschäft, was die machen. Übrigens wurde der Vivantes-Chef vor ein paar Wochen entlassen, ohne Abfindung. Es läuft so. Die halten die Leute dort jahrelang fest. Dann schickt Vivantes die Leute in weitere Einrichtungen, die auch unter Vivantes laufen, beziehungsweise in solche Wohnheime in der Leonorenstraße und in der Riegerstraße. Dort hält man sie auch noch mal 2, 3, 4 Jahre fest, um zu prüfen, ob sie denn in der Lage sind, ein Leben zu führen, ob sie denn ihr Leben selber in den Griff bekommen. So schieben sie die Leute hin und her. Und was die hier schreiben, das ist ja das Allerbeste, stellen Sie sich mal vor, sie empfehlen plötzlich... Das muss ich Ihnen mal vorlesen, das faxe ich Ihnen auch gerne zu, einen Scheiß geschrieben. Da steht doch, jetzt lese ich Ihnen nur ein paar Sätze vor, wenn Sie vielleicht so viel Zeit noch bitte haben. Da steht doch drin, nach diesem Gespräch, also ich lese Ihnen das einfach mal am Stück vor. Sehr geehrte Damen und Herren, für die oben genannte Betroffene möchten wir die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung anregen und bitten, die Möglichkeit einer Anordnung im Eilverfahren zu prüfen. Frau Reich befand sich vom 26. März 2013 bis zum 9. April 2013 in unserer tagesklinischen Behandlung. Zusammenfassend besteht bei der Patientin ein maniform gemischtes affektives Syndrom bei dringendem Verdacht auf eine bipolare Erkrankung. Das ist Quatsch. Jetzt lassen Sie mich weiterlesen. Die Patientin zeigte sich hier antriebsgesteigert, formal, gedanklich weitschweifig, schnell reizbar, irritabel und teilweise dysphorisch gereizt. Die Patientin präsentierte ein ausuferndes Wahngebäude mit Liebeswahn, Verschwörungs- und Bedrohungsideen sowie der wahnhaften Überzeugung, überall misshandelt und falsch behandelt worden zu sein. Seit November 2012 stellte sich die Patientin unter einem ähnlichen Bild zur ambulanten Behandlung in unserer Rettungsstelle vor. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich war dort, wegen Bronchitis, wegen Herzproblemen, wegen Blutdruckproblemen und im Dezember eine Woche diesbezüglich auch im Krankenhaus. Und er unterstellt mir jetzt andere Sachen. Und die werden wohl wahrscheinlich intern die Akten abfälschen, aber ich habe die ja hier schon bereits vorliegen, die Ausdrucke von damals. Es ist wichtig, dass Sie komplette Akteneinsicht nehmen und einen zuverlässigen Rechtsanwalt haben. Haben Sie einen? Meine Pflichtverteidigung kümmert sich nicht drum. Sie hat mich heute abgewimmelt mit 3 Sätzen und ich habe noch keinen Anwalt. Und ich habe ja auch kein Geld und das wissen Sie. Und deswegen jagen die mich ja, weil Sie wissen, sie hat kein Geld, die können wir jagen ohne Ende. Das ist der Grund. Aber jetzt lese ich Ihnen das mal weiter. Jetzt muss ich hier nur kurz mein Meerschweinchen verwarnen, weil das andere jagt hier und terrorisiert. Jetzt muss ich mein Meerschweinchen hier kurz vom anderen trennen. Moment mal. Dünne, du bleibst nur auf der Seite. So. Jetzt lese ich mal weiter. Am 9. April 2013 entlief die Patientin nach einem Arztgespräch hocherregt und dysphorisch aus unserer Behandlung. Das war keine Behandlung, das war ein Verhör von 10 Minuten. Das war auch kein Arztgespräch, das war ein Verhör. Auf dieses Professors Bräunig, des Chefarztes. Aufgrund der bestehenden Krankheitssymptomatik ist die Patientin unserer Einschätzung nach dringend ärztlich behandlungsbedürftig. Es müssen weitere Untersuchungen erfolgen, in Klammer, psychiatrische Exploration, Bildgebung des Gehirns, Laboruntersuchungen. Zudem ist eine vollstationäre psychiatrische Behandlung erforderlich, einschließlich medikamentöser Behandlung. Das müssen Sie sich mal geben. Und wissen Sie, wie die das machen mit Betreuung? Und das erzähle ich Ihnen jetzt. Dort, wo ich eingesperrt war, da waren Leute, die wurden plötzlich unter Betreuung gesetzt. Jetzt sagen die Psychiater den Betreuern und dem Gericht, die Frau ist krank, die braucht Medikamente. Und das machen die hochprofessionell, was die da schreiben. Die schreiben, die Leute, die haben eine Psychose, die haben alles. Der Betreuer hat keine Ahnung, geht damit zum Gericht, beziehungsweise da die Person unter Betreuung ist, ist sie entmündigt, die hat ja überhaupt nichts mehr zu melden. Und das Gericht unterschreibt dann, weil der Betreuer das in dem Auftrag dann macht von dem Arzt, die unterschreiben dann die Zwangsbehandlung und binden die Leute notfalls ans Bett fest. Und das ist genau das, was der hier mir androht. Stellen Sie sich mal vor, ich werde unter Betreuung gestellt. Was die da geschrieben haben, die wollen mich wieder einbunkern und dann sage ich, nö, was Medikamente, was das soll. Bodenlose Frechheit, und dann schieben die mich weg. Das ist das Ziel. Und das ist das Ziel, wie sie die Leute zurückholen in die Forensik. Es gibt Leute, die sind entlassen, die sind freigesprochen, die werden dort drin. Da gibt es eine Frau, die heißt Frau Berro. Die war vom Gericht freigesprochen. Man hat sie trotzdem monatelang dort weiter festgehalten. Und die Frau Berro wurde gegen ihren Willen gespritzt, man hat sie unter Medikamente gesetzt, man hat ihr gedroht, sie muss das nehmen, man hat sich nichts um anderes bei ihr gekümmert, sie hat eine Senkung, sie müsste eine Blasen-OP haben, sie macht ständig in die Hose, die Leute verdrecken und vergammeln da drin. Ja, haben Sie ein Bild, das Sie von sich mir per E-Mail zusenden können? Ah, da können Sie doch alle von Facebook nehmen, die Sie wollen. Da sind Fotos von Ihnen drauf? Ah, Facebook hat genug Fotos von mir innen drin. Ja gut, dann schicken Sie mir bitte den Link dazu per E-Mail. Bei Facebook sind wir doch in Verbindung. Ich habe da den Überblick verloren, weil es zu viele Kontakte sind. Ja, das sind nur 26, die bei Ihnen eingetragen sind oder so. Also Freunde sind da über 130 oder 40, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich gucke da auch selten drauf. Der Plan ist doch das. Vivantes, die Forensik in Wittenau läuft unter Vivantes. Und die Vivantes Tagesklinik, wo ich jetzt war, dieser Professor Bräunig, hatte ja nur eins zum Ziel, mich auszuhören und mir eins reinzudrücken, weil für ihn bin ich kriminell. Das hat er mir ja gesagt, ich sei eine gefährliche Person. Ja, das müssen wir an der Stelle aber mal Schluss machen, damit ich mich auch um den Fall kümmern kann. Bitte senden Sie mir, was Sie können, per Fax zu. Sie Ihre Fax bitte kurz sagen, das faxe ich Ihnen sofort zu. Die Faxnummer ist ja auf der Webseite kriminalstaat.de. Wissen Sie, ich habe hier zwar Internet, aber das läuft unter übelsten, ich habe heute nur Unterbrechungen, Kriminalstätte, das weiß ich, aber es funktioniert nicht, mein Internet. Ich müsste jetzt mit Internetcafé einen riesen Hickhack. Sagen Sie mir bitte kurz Ihre Faxnummer, ich faxe Ihnen das sofort zu. Ich habe die nicht im Kopf, ich kann sie Ihnen später sagen. Kriminalstadt.de, ja. Jetzt bin ich heute zu dem Richter gefahren und habe Einspruch eingelegt. Ich habe jetzt heute, mein Schwager hat mir gesagt, was ich machen soll. Der sagte zu mir, du gehst jetzt eine Beschwerde schreiben. Unten vor Vollstreckungsschutz. Und dann habe ich dort angegeben, das lese ich, darf ich Ihnen das noch ganz kurz vorlesen, 2 Minuten. Sind Sie noch dran? Ja. Ich habe dann heute eine Beschwerde eingelegt, bin zu dem Richter, der mich, naja, der hörte mir zu, aber ich weiß auch noch nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Ich sage, heute Beschwerde, heute erschien Frau Jeanette Reich und erklärte, dass sie sich gegen den Beschluss vom 16. April 2013 des Amtsgerichts Spandau beschwert. Sie beschwert sich gegen diese Maßnahme, dass eine Betreuung eingeleitet werden soll und lehnt dies ab. Sie wünscht in dieser Sache Vollstreckungsschutz. Dann habe ich auf der zweiten Seite schreiben noch lassen, aufgrund von falschen Angaben beschwert sie sich gegen die Anregung. Sie habe das Medikament Quetiapin niemals genommen. Dies wäre eine falsche Behauptung, falsche Angaben beim Richter wurden gemacht. Dies wäre eine Straftat. Von wem ist diese Fremdanamnese? Sie hat nie jegliche psychiatrische und medikamentöse Behandlung abgelehnt, sondern wurde aufgrund massiver Blutdruckkrisen ärztlich abgesetzt bzw. war es nicht nötig. Sie habe den Professor Bräunig letzte Woche mitgeteilt, dass sie sich nicht von ihm kriminalisieren und psychiatrisieren lässt. Dieser unterstellte ihr, sie sei eine gefährliche Person. Daraufhin brach sie die Tagesklinik ab, wie sie massiv angegriffen wurde und er versuchte, Dinge in sie hinein zu suggerieren. Schweigepflicht und Datenschutzverletzungen sowie Betrug liegen hier auch vor. Gezielte Gefährdung ihrer Gesundheit und ihrer persönlichen Integrität. Tagesklinik Vivantes Spandau hat kein plausibles Konzept und versucht, sie zu kritisieren aufgrund interner Gegebenheiten. Die Tagesklinik sollte zur Vorbereitung ihres Arbeitsalltages unterstützend Hilfe leisten, was jedoch unter dieser Machenschaft für sie eine weitere Gefahr des Lebens darstellt. Sie organisiert ihr Leben selbst und lässt sich nicht für dumm verkaufen. Sie ist auf dem besten Weg, mit Hilfe von ihrem sozialen Umfeld und Sportumfeld privat wie beruflich voranzukommen. Diese Aktion hier ist eine bodenlose Frechheit, eine weitere Tyrannei. Punkt. Hat nur zum Ziel, mir das Leben komplett zu zerstören und sie zu gängeln. 150% klar im Kopf. Sie lässt sich nicht entmündigen. Das war ein Griff ins Klo, einen Beschluss zu unterschreiben, ohne vorher nachzufragen oder zu prüfen, ob die Angaben stimmen. Und so läuft es. Und das haben sie jetzt angezettelt, intern, um mich wieder zurückzuholen, beziehungsweise die wissen, wenn ich Strafanzeige erstatte, müssen sie mich vorher platt machen. Und es geht nur, wenn die genau das schreiben, was die Forensik behauptet, wenn die zusammenhalten intern von Vivantes. Wie sieht Ihr Foto bei Facebook aus? Ich habe einen Hund, einen weißen Hund auf dem Arm. Ach so, und auf dem Foto bereits? So. Ich sitze auf einem Boot mit einem Hund, da sieht man ein bisschen Wasser im Hintergrund, einen weißen Hund. Und im Hintergrund habe ich... was habe ich denn im Hintergrund? Da hatte ich was geändert erst neulich. Jeanette Reich heißt es ja. Jeanette. Genau. Mit einem E noch rein. Ja, jetzt kann ich sehen. Mit einer Schwimmweste. Ich bin drunter, mein Computer macht gerade wieder Scheiße. Ja, ich hab's gefunden. Ich weiß Bescheid. Dann melde ich mich wieder. Wir müssen erstmal hier Schluss machen. Ja, vor allem, ich muss jetzt noch. Die Revision läuft ja gerade. Und ich muss diese Woche noch was an den BGH schreiben, da habe ich auch... Ja, Sie müssen alle ganz woanders hinschreiben. Ich schreibe Ihnen das mal. Bis dahin, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Und zwar, ich bin seit 8 Jahren schon hier eingesperrt. Welche Begründung? Wegen Körperverletzung. Gegen wen? Gegen 2 Pfleger. In einer anderen Psychiatrie. Forensik? Ja, ich bin in der Forensik hier. Wie kam es zu diesem Vorfall mit dieser sogenannten Körperverletzung? Ja, und zwar ist das so gewesen, dass sie mich sehr schlecht behandelt haben dort. Und sie haben mich dazu provoziert, ne? Was haben die? Die haben mich dazu provoziert. Womit provoziert? Sie haben mich in die geschlossene Abteilung getan und die hatten meine Mutter zu besuchen nicht reingelassen. Und die haben sogar mit meiner Mutter geschimpft, wenn sie mich besucht hatte, und solche Sachen haben sie getan. Es ist so laut, Sie müssen leiser sprechen. Ah, ich muss leiser sprechen. Okay, Entschuldigung. Ich habe so eine laute Stimme, ne? Ja, noch leiser. Bitte? Noch leiser. Damit das Echo nicht so laut ist. Aha, okay. Ich versuche dann langsamer zu reden. Ja. Verstehen Sie mich jetzt besser? Ja. Ja, und dann ist es zu dem Vorfall gekommen. Und die hatten mir Medikamente gegeben. Viele verschiedene Medikamente haben sie mir gegeben und so weiter und so fort. Und dann hatten sie mir

Ja. Aber ich würde Ihre Telefonnummer weitergeben, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, sicher. Immer weitergeben. Okay, gut. Und wie gesagt, in den nächsten Schreiben an Sie schicke ich Ihnen, was ich gesagt habe. Ja. Ne? Und das, was ich Ihnen geschrieben habe, dass ich Sie weiterhin finanziell unterstützen werde, ne? Mache ich gerne. Ja. Können Sie die Personen, die verstorben sind, mit Namen benennen? Ja. Machen Sie das mal. Der erste? Der erste war Karl Heinz Blau. Was hat der? Karl Heinz Blau. Ja, Krebs? Ja, angeblich hat er Krebs gehabt, ja. Oder Tumor. Ich weiß nicht, irgendwas in dem Haus. Ja, und der zweite, der erstickt ist? Der hieß, Moment, Manfred Wirth. Wirth, Manfred Wirth, Wirth, Wirth, ja. Mit Ü wie Übermut. Ja. Manfred Wirth. Ja, und der, der Herzinfarkt bekommen hat? Der hieß Günther Saal. Langsam, wie? Günther. Und dann? Saal. Saal? Saal, wie der Saal. Ja. Und der, der beim Ausgang verstorben war? Oh, das weiß ich nicht mehr. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und der, der sich aufgehangen hat? Weiß ich auch nicht mehr. Schon so lange her. Vielleicht weiß das einer der Kollegen? Das kann sein, ja. Wichtig, fragen Sie danach. Mhm. Sobald ich hier rauskomme aus der... Nein, aber es gibt doch da irgendwelche Leute, mit denen Sie sprechen können, die auch schon eine Weile da sind. Ja, aber ich bin hier eingeschlossen. Ich komme nicht aus dem Haus raus. Ja, aber auch wenn Sie eingeschlossen sind, haben Sie doch sicherlich irgendwelche Leute um sich herum, oder nicht? Das sind aber alles Neulinge. Neulinge? Ja. Ach so, Sie sind der Älteste. Richtig. Fragen Sie mal das Personal. Was soll ich das Personal sagen? Fragen Sie das Personal, wie die Leute gehießen haben. Ob Sie sich erinnern können. Das Personal weiß das auch nicht. Aha. Ja, und denen ist das auch egal. Und dann werden Sie mich auch fragen, wofür ich das brauche, ne? Aha. Nee, das lass mal. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Wie werden Sie denn da behandelt? Wird bei Ihnen Gewalt angewendet? Nee, bei mir in die Gewalt. Ich habe jetzt letztes Jahr war das, ne? Da bin ich mal in Zimmerarrest gesperrt worden, ne? Und habe dann gesagt, wenn die mich anpacken, ne, dann schreibe ich 109 ab. Und dann haben sie mich halt geschubst. Ich habe mich auch schon mit Pflegepersonal, hab ich auch schon ein bisschen mit denen so auf dem Boden gelegen, habe ich auch schon mit denen. Aber ich wollte sagen, da haben hier schon drei Leute weggegangen, von denen wollte ich erzählen, ne? Die habe ich aufgehangen haben, ne? Ja. Das war einmal der Christoph Walter, ne? Langsam, Christoph Walter? Christoph Walder mit D. Walder. Christoph Walder mit D. Ja. Der hat sich aufgehangen aus der geschlossenen, kamerabewachten Zelle. Hat der sich aufgehangen mit einem Gürtel in der Isolationszelle, ne? Da darf man nicht mal einen Gürtel haben, ne? Ja. Darf man normal keinen Gürtel, keine Schnürsenkel, darf man nichts haben. Und der hat sich dort mit dem Gürtel aufgehangen nachts, ne? Auf einer kamerabewachten Zelle. Der hat sich aufgehangen, dem seine Mama, die mit der telefoniere ich noch öfters, die kommt mich auch hier besuchen regelmäßig. Und, die kommt noch in die Angehörigengruppe hier, die ist eine Angehörigengruppe, da ist auch der Chef von der Klinik, der schon mal woanders lebt, der macht auch mit. Und Ärzte sind da manchmal dabei von manchen verschiedenen Stationen. Und meine Mama geht da auch hin, ne? Mhm. Ich wollte heute mit ihnen telefonieren, ich habe mich auch von meiner Mama aufschreiben lassen, aber. Ja, und die Renate Walder heißt sie, dem wollte ich auch die Nummer von ihnen geben, der Renate, ne? Können Sie mir die Nummer von der Mama geben? Ja, ich kann sie Ihnen geben, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf, ne? Ich muss ja am Telefon rausgucken. Aber ich gebe der Renate ihre Nummer, ne? Die Renate soll sie mal anrufen, ne? Ja, wie kann man die denn im Internet finden? Die ist doch sicherlich im Telefonverzeichnis. Die Renate Walder, die wohnt bei Koblenz, ne? Aber ich bin jetzt nicht sicher genau, wo in Koblenz, ne? Das finde ich heraus. Die hat welche Nummer hat die? 00152 9. Ne, ich muss gucken. Wenn ich sie das nächste Mal anrufe, ich rufe sie nochmal an, dann gebe ich Ihnen die Nummer. Ja. Das ist kein Problem, ne? Ich rufe die Renate gleich an noch. Heute Abend rufe ich sie noch an, ne? Und ich kann der sagen 0152, ne? 12356, ne? Ja. Ja, ich gebe dir die Nummer. Ich gebe der Renate die Nummer. Kannten Sie den Mann, der sich aufgehangen hat? Ich kannte den gut. Der war auf meiner Station, ne? Der wurde auch nur